Buenas tardes, ja, mis amigos. Oh! Hola. Hola. Hola. Wir sind das Explorers Pack. Hola, chicas. Wir befinden uns derzeit im Urlaub. Chicos. Wo genau, werdet ihr gleich erfahren. Wir freuen uns, euch zur zweiten Staffel vom fucking Explorers Pack wieder begrüßen zu können. Ihr habt es gehört, wir heißen jetzt fucking Explorers Pack. Wir sind jetzt das fucking Explorers Pack. Wir müssen uns das explicit E auf unserem Spotify Podcast verdienen, würde ich sagen. Yeah. So. Auch für die zweite Staffel. Herzlich willkommen alle, die uns schon kennen. Vielleicht sogar herzlich willkommen an Leute, die uns noch nicht kennen. Es soll schon größere Wunder gegeben haben. Auf jeden Fall. Sonst vergesse ich den Gast immer, deshalb werde ich ihn jetzt als erstes vorstellen. Er ist der Einzige, das in Augenmann sieht. Das ist Martin. Verdammt. Martin ist einer meiner langjährigsten Freunde und D&D-Kumpanen. Mhm. Und wie ihr seht, sind wir heute in verminderter Zahl hier. Denn, um dem Ganzen den gebührenden Wiedereinstieg zu gönnen, sind wir in kleinen Special Units unterwegs, die so ein bisschen für die ersten Sessions ihr eigenes Ding machen. Hashtag keine Hydra. Hashtag keine Hydra. Und ja, um einfach mal ein bisschen mehr Potenzial aus allen rauszukitzeln, weil dann steht das Spotlight auf jedem Einzelnen von euch. Oh ja, es wird schön. Es wird wild. Wir sind super drauf. Wir haben mega Bock. Wir sind immer noch gut drauf von Momos One-Shot letzter Woche. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Ich bin immer noch gut drauf. Von 9 von 10 Zahnärzten empfehlen Momos One-Shot. Vom Cthulhu One-Shot am Donnerstag. Der Cthulhu One-Shot am Donnerstag wird demnächst hochgeladen. Also wir haben sogar einen Shoutout von der Deutschen Cthulhu-Gesellschaft bekommen. Props zurück. Props Danke zurück. Dafür. Ihr seid nice Dudes. Danke für die Private Messages. Yes. Wir haben das alle gelesen und sind entzückt. Sind sehr entzückt. Wir sind sehr entzückt. Ja, ansonsten, wir haben tatsächlich ein kleines Announcement, das ich jetzt machen muss. Es wird heute unter all unseren Abonnenten, diejenigen, die uns treu über die Schlachtfelder der Bleichen Küste und Thessaliens bis hierher gefolgt sind, eine kleine Verlosung geben. Dafür haben wir schon fleißig geschnibbelt. Wer hat die Schnipsel gerade parat? Momo. Wer Momos Story gesehen hat, mit diesen Schnipseln wird es nachher eine kleine Verlosung geben, denn ihr habt die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Und nämlich diesen nicen Explorers Pack Dyson. Nice! Allerdings ein ohne Druckfehler, weil ich natürlich den mit Druckfehler bekommen habe. Da steht praktisch Explorers Pack und der Rest eines Cars. Oh, wie belastend. Ich bin auch der Einzige, der nicht so ein cooles Explorers Pack T-Shirt damals bekommen hat. Und ich bin auch der Einzige, der bei unserem Facebook-Coverbild nicht drauf ist. Also wenn ihr mich nächste Woche nicht mehr hier seht, ihr wisst, dass der Coup endlich... Wir haben Leon halt gesackt. Ja, ich wurde halt gesackt. So, in der Senatssitzung, also Messerstiche. Er hat es einfach über das ganze letzte Jahr nicht, diesen Wink mit dem Zaunfall nicht mitbekommen. So, kein doppelte Verneinung. Ich hab's mitbekommen. Kein T-Shirt, nicht auf dem Bild, jetzt dieser Beutel so... Wir dachten, er geht irgendwie von alleine, weil er sich nicht zugehörig fühlt, so, aber er hat es einfach nicht begriffen. Niemals. Ich werde diesen Satz nicht verlassen. kannst du noch so viel meckern, wie du möchtest. Ja, es sind übrigens, ich grätsche schon mal grätsch dazwischen, mir, am Donnerstag noch das Turner-Telegramm, wer es geguckt hat, heute und ab jetzt für die nächsten 50 Folgen wieder das Finnefax. Sind nämlich in die Auslosung weitere Namen dazugekommen, die ihr wahrscheinlich sowieso schon hattet. Ich hoffe. Sonst musst du sie aufschreiben. Nee, also wir haben zum 10. Monat, kurz vorm Jahr, zum 10. Monat, Ice-T-HQ. Immer noch einer der ganzen Immer noch Namen, einer, der geht so glatt von der Zunge, das ist ein Träumchen. Und der Name auch. Ich glaube, es ist eine 14, yes. Dankeschön. Shaskia hat zum 14. Monat subscribed mit folgender Botschaft. Danke für diese Pause. Was habe ich gerade umgekickt? Alles. Simrasil hat zum 15. Monat subscribed. Simrasil! Folgende Nachricht. Na. Whoop! Season 2 Hype. Ja. Er ist real. Vielen Dank. Und, Simi, wie ich ihn nenne. Und Back. Und Back to Funny Names. Brasili. Zum 4. Monat subscribed hat Milzbrandvirus. Unser liebster Virus. Mein Lieblingsvirus. Ja, Sven, wenn wir nochmal der geile Name von Donnerstag. Weiß der mit der 5-Euro-Spende. Ich schäme mich gerade. Sofortabbruch 3000. Ich konnte nicht mehr. Also fürs nächste Pubquiz, ne? Milzbrandvirus. Alles klar. Witzigerweise, die Botschaft zur 5-Euro-Spende von Sofortabbruch 3000 war, Brechbert hat ihn geschickt. Und in der zweiten Hälfte hat Brechbert 5 Euro gespendet und gesagt, So voll ab 3000 lügt. Ich hoffe, das ist so eine ganze Gang, die halt alle irgendwie so heißen. Ich fand es so, also Brechband und sofort ab 3000. Super. Die sind Hammer, bestimmt. Ja, an dieser Stelle, weil ich. Uns wird immer gesagt, dass wir vorm Stream viel zu viel reden. Ja, ja. Und das verstehe ich nicht, gar nicht ehrlich gesagt. Wir haben auch überlegt, ob wir einfach schon vorher quasi also so eine Prelude laufen lassen. Ja. Also die kann halt schon uns live schalten, ohne große Aufmachung so. Aber dann wären wir halt indiziert. Und verklagt, vermutlich. Also das, was wir eben gerade gemacht haben, wäre schon. Ja, das war einfach nur fresh. Das war wild. Das war schon, also, wir haben natürlich, wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen. Wir haben ein mega geiles neues Intro für die zweite Staffel vorbereitet. Das hat natürlich wieder einer meiner drei liebsten Synchronsprecher auf der ganzen Welt, Fertoni, eingesprochen. Mhm. Und ja. Wer sind die anderen zwei? Na, ihr beiden, dachte ich. Oh, stop it, oh. Spaß, sind Matthew Mercer und Nolan North eigentlich dabei. Ja, das wird kommen. Dann sind wir wieder hier. Dann wird es eine kleine Einführung in das Setting geben, in dem wir uns vielleicht für diese Folge, vielleicht für ein bisschen mehr Zeit, in dem wir uns befinden werden. Okay. Erste Folge vorbei. Und ja, dann geht's los mit X-Prospec Season 2, Folge 1. Es wird wild. Yay! Bis gleich. Mega Bock! In einer Welt voller Krieg und Unterdrückung, voller Intrigen und Verschwörungen, schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. In dieser Welt gibt es nur eine Hoffnung. Ablenkung. Und so flüchten sich sieben mutige Seelen in eine andere Welt, gefüllt mit Krieg und Unterdrückung. Eine Welt voller Intrigen und Verschwörungen, voller schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen. Wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. Und mit Drachen und Schwertern. Explorers Pack, Staffel 2. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder da und ich werde nach diesem großartigen, innovativen und vor allem neuen Intro direkt wieder an unseren guten Freund und tollen Sprecher, talentierten, jungen, gut aussehenden Mann und ein Verwandter von einer Person in diesem Raum zurückgeben. Und er wird uns in die heutige Session einführen, wie ich das sonst normalerweise tue. Und ich habe mich angedüngst. Gebt fein Acht, vielleicht lernt ihr noch ein oder zwei Dinge. Und ja. Ich habe mein D8 gar nicht rausgeholt. Los geht's, Toni. Die Welt Achaea ist ein Ort vieler Sagen. Hast du diese Stimme? Jeder ihrer fünf Kontinente besitzt seine eigenen Legenden. Jeder einzelne ist übersät von den Spuren, die Helden und Götter auf ihm hinterlassen haben. Thessalia, wo die Menschheit zum ersten Mal wahre Größe erfuhr und aus den Schatten ins Licht geführt wurde. Junmark, die Krone der Welt, von der aus die Riesen sich die Welt untertan machten. Serika und Ankh, die östlichen Zwillingskontinente, einer fremdartiger als der andere und beide durchdrungen von der Magie vergangener Tage. Und im Süden, in ewigen Dunst gehüllt, der letzte der fünf, von dessen verfluchten Ufern kein Entdecker zurückkehren konnte, um ihm einen Namen zu verleihen. Umschlossen von den fünf fließt Skiels Blut, der große Ozean, vergossen, um der Welt Leben zu schenken. Über Skiels Blut erstreckt sich das Archipel, eine wilde Ansammlung von Inselketten, Atollen und Vulkanrücken. Viel unterscheidet das Archipel von den fünf. Kein weltlicher Herrscher konnte es sich untertan machen. Kein weltlicher Forscher konnte es verstehen. Kein weltlicher Krieger konnte es bezwingen. Und viele haben es versucht. Jedes bedeutende Reich seiner Zeit hat versucht, im Archipel Fuß zu fassen. Vor einigen hundert Jahren vernahm das Heilige Reich den Sirenenruf des Archipels. Die Versprechen von Reichtümern, Rohstoffen und Lebensraum lockten. Das Heilige Reich folgte dem Ruf und wagte sich in die neue Welt vor. Eine Kolonie wurde im fernen Nordosten etabliert und auf der Insel Rajos, Sonnenstrahl, wurde Odium gegründet. Mehr und mehr Siedler und Soldaten wurden entsandt und diejenigen, die ihren Bestimmungsort erreichten, fanden sich im Paradies wieder. Kolonien sprossen aus den umliegenden Inseln hervor und bald stand ein Viertel des Archipels unter der Kontrolle der Gouverneure des Reiches. Ungeahnte Reichtümer flossen nach Thessalien und schon bald spürte der junge Diekländerbund den Druck des Erzfeindes aus dem Süden. In einem beispiellosen Unterfangen wurden sämtliche Bäume auf dem kleinen Staatsgebiet des Bundes gefällt und die drei Metropolen, Helvent, Fellstadt und Wirtwan, konstruierten eine gemeinsame Seestreitkraft, die Handelsmarine. Die technologisch überlegene Handelsmarine durchbrach die Blockade der Heiligen Flotte bei der Schlacht von Tilana und das Tor in die neue Welt stand nun auch den Diekländern offen. Die klügsten Köpfe der Dieklande wurden entsandt, um einen Handelsposten nahe des Ankischen Kontinents zu gründen und erstmals den Handel mit den fernen Reichen im Osten zu ermöglichen. Die beiden Kolonialreiche gingen sich aus dem Weg. Es gab genug günstige Routen über Skels Blut und nicht umsonst lautet eines der ältesten Diekländer Sprichworte: Krieg ist schlecht für das Geschäft. Und so florierten beide Reiche. Ihr kometenhafter Aufstieg schien nicht mehr zu bremsen. Doch das Archipel lässt sich nicht bändigen. Und eines Tages kam der Nebel. Und mit dem Nebel kam der Tod. Über die nächsten Jahre verschwanden Städte und Dörfer. Der Kontakt zu den entferntesten Kolonien brach ab. Und die zuvor befahrbaren Routen wurden zu unberechenbaren Todesfallen. Die wenigen Schatzschiffe, die den Weg zurückfanden, wurden Opfer von immer wagemutiger werdenden Piratenflotten oder von der rivalisierenden Kolonialmacht geplündert. Seither ist der Kampf um das Archipel erbitterter als je zuvor. Beide Reiche sind mittlerweile auf die Erzeugnisse ihrer Kolonien und die Erschließung immer neuer Gebiete angewiesen. Nie ahnend, welcher Schrecken auf den Inseln mit dem smaragdgrünen Wald, den perlweißen Stränden und dem saphirblauen Wasser lauern könnte. Ja. Hit that funky music, white boy. Thank you. Heute... Das hat jetzt voll die Stimmung kaputt gemacht, dieser Anglizismus. ...ist der erste Bial. Der erste Tag des 9. Monats des thessalischen Jahres. Dieser Monat ist nach Biala benannt, der Göttin des Herdfeuers, der Familie, des Zusammenhalts. Auf dem thessalischen Kontinent markiert dieser Monat den Einbruch der kalten Zeit, wenn die Menschen die Wärme ihres Heims suchen und ihre Feuer die Nacht hindurch brennen müssen. Auch wo wir uns befinden, gilt der thessalische Kalender. Doch die wenigsten hier wissen um die Bedeutung seiner Monate, denn hier haben sie keine Bedeutung. Die feuchte Hitze des Archipels ist erdrückend, selbst nach Einbruch der Dunkelheit. Die gesamte Insel ist durchtränkt vom Regenwasser der mittaglichen Schauer und ein stetiger Strom tropft von den Urwaldriesen und Palmen der Insel und von den Masten zweier Fregatten, die im seichten Wasser vor Anker liegen. Beiboote liegen am Sandstrand, dessen reiner Sand das Licht der Sterne zu spiegeln scheint. Spuren führen fort von den Booten und in den dichten Urwald hinein, der an den malerischen Strand angrenzt. Fahne und Böschung geben plattgedrückt einen Pfad frei, der sich tiefer und tiefer in den Wald hineinschlängelt. Der Pfad führt an einigen Stümpfen junger Bäume vorbei. Die Axtwunden am weißen Holz sind noch frisch. Eine hastig, aber fachmännisch konstruierte Brückenkonstruktion führt über einen Fluss, dessen grünliche Färbung gelegentlich durch das Aufblitzen gelber Augenpaare unterbrochen wird, die das letzte Licht der untergehenden Sonne einfangen. Die Spuren führen durch die Reste eines Dorfes. Eine umgestürzte Statue liegt in der Mitte eines Platzes aus verwitterten Steinplatten. Die Häuser sind zu Haufen aus feuchtem Holz reduziert worden. Die Spuren führen aus den Ruinen hinaus, an einen Kanal aus Meerwasser, der die Insel teilt, breit genug für ein kleines Schiff. Ein steinernes Gebäude steht am Rande des Kanals. Unter dem Überhang des Daches schwelen die Reste eines Feuers. An einer vermoderten Kette hängen die Reste eines Schildes vor dem Haupteingang, die Schrift auf dem Holz schon lange unleserlich. Dem Flusslauf folgend führen die Spuren tiefer und tiefer in den Urwald hinein, hinter dessen Baumkronen nun große, sichtbare Steinmonumente aufragen. Ein grob gepflasterter Weg führt auf die Strukturen zu, deren helles, sandfarbenes Baumaterial im Kontrast zum tiefen Grün des Waldes steht. Eine vom beständigen Regenguss beinahe glatt geschliffene, vage an eine Raubtierform erinnernde Skulptur begrüßt all jene, die dem Weg weiter folgen. Bald wird, flankiert von zwei weiteren großen Statuen, ein Lagerfeuer sichtbar, um das sich mehrere Gestalten versammelt haben. Fast ein Dutzend an der Zahl. Ihr, die Reste der letzten Legion, und du, ihr sitzt an einem Lagerfeuer. Mit euch diejenigen Teile der Schriegland-Expedition, die es bis hier geschafft haben. Ihr seid ungefähr 10 an der Zahl. Der Expeditionsleiter, Prokurist Johann Menzel, lässt so ein bisschen den Rücken knacken und schiebt sich an seinem Leibwächter Kalim in die Höhe. Trägt einen Tropenhelm, einen kleinen Zwicker weit unten auf dem Nasenrücken. Und ein Leinenhemd in Grau und Orange, den Farben des Dieklandes, den großen Schriftzug Kontrakt auf dem Rücken, trägt eine kurze Hose, ein paar schwerer Stiefel, rückt sich den Zwicker zurecht, tritt vor das Licht, um euch alle einmal anzusprechen. Meine Damen und Herren, lasst uns den Plan erneut einmal durchgehen. Er nimmt für einen Moment den Tropenhelm ab und wedelt einmal in der Richtung rum und dutzende kleine, blutrünstige Insekten zerstoben überall und kommen kurze Zeit später wieder. Die Kolonie wurde vor ungefähr einem Jahrzehnt aufgegeben. Der Grund dafür ist anscheinend durch die Ritzen der Deakländer Bürokratie gerutscht. Und von hinten hört er den Ritze gerutscht! Deaklanden! Als mehrere Papageien ihn kommentieren, er einmal wieder kurz seinen Zwicker abnimmt, sich durch die Augen fährt. Oh, sich den Schweiß von der Stirn. Ja. Denk dran. Wir sind zum Verhandeln hier, zum Entdecken, nicht zum Erobern. Sobald wir an jemanden geraten, der uns nicht das Blut aus den Adern saugen möchte oder das Fleisch von den Knochen reißen will, lasst mich vor. Sämtliche Funde. Zeigt bitte Per hier vorne, damit er sie verzeichnen kann. Am Ende der Expedition wird der Gesamtwert der Funde geschätzt. Ihr werdet anteilig ausgezahlt. Das gilt also auch für mich. Wir stecken alle im selben Boot. Mr. Random. Und er wendet ja seine Stimme an einen jungen Mann, der kurz hochschreckt und gerade dabei war, einen örtlichen Nager an seinen Vogel zu verfüttern, der ihm auf der Schulter sitzt. Herr Random, beschreiben Sie sich doch einmal. Ja, also Random ist ein Tiefling. Für alle, die nicht wissen, was ein Tiefling ist. Hellrote Haut, hat zwei Hörner, die ihm hier so nach hinten wachsen, hat meistens einen Zylinder auf dem Kopf, wo auch zwei Löcher drin sind, damit natürlich die beiden Hörner durchpassen. Muss er den dann immer so anziehen, so von hinten mit den Löchern? Ja. Einfach so reingeschlängeln. Oh mein Gott, cool. Ja, perfekt. Er hat ein dunkles Gewand an, was einer Eule gleicht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Er trägt auch eine Eule auf der Schulter, die wahnsinnig hässlich ist. Ja, und der Umhang sieht praktisch einfach genauso aus wie diese Eule. Ansonsten, ja, recht gewöhnlicher junger Mann. Circa 1,78 groß und ja, ein sehr glattes Gesicht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also? Wie sieht denn der Plan aus? Wann wollen wir denn... Haben sich eure wissenschaftlichen Mitarbeiter entschieden, ob sie mitkommen würden oder ob sie auf das Boot zurückkehren werden? Ich bin mir ehrlich gesagt... Sie wollen unbedingt mit, aber ich... Vielleicht ein bisschen zu gefährlich, wenn sie hinten bleiben, würden sie vielleicht... Du hörst ein Schnauben von hinten, ein bisschen ferner ab vom Feuer sitzen Karl und Akira, deine beiden Mitarbeiter. Akira, eine sehr katzenartige, dunkelhäutige Frau, kahlgeschorener Schädel, mehrere Tätowierungen an der Seite runter, in ein feuerrotes Gewand gekleidet, ist gerade dabei, einen langen, langen Kampfstab herumwirbeln zu lassen, packt ihn sich auf den Rücken, beziehungsweise will das. Und er fällt runter und klirrt und rollt so ein bisschen weiter weg und verschwindet kurz in der Dunkelheit, holt ihn wieder. Also ich würde gerne mitkommen. Ja, den Trick üben wir später, nicht wenn du zeigen sollst, wie cool du bist. Mensch. Strahlend weiße Zähne, grinst in der Dunkelheit. Sie hat einen harten, starken Willen. Sie würde uns auf jeden Fall nützlich sein. Und ihr Begleiter Karl, der vor Lachen, als ihr der Stock runtergefallen ist, einmal zur Seite weggekippt ist. Er ist ein kleiner, sehr gedrungener Zwerg, ein buschiger Bart, der praktisch unter seinem Helm hervorquillt. Und auf dem Helm ist oben aus massivem Stahl ein kleiner, spitzer Zauberhut angetackert worden, der ihn offensichtlich als Zauberer unter Zwergen ausweist. Wir haben übrigens alle in unserer Kleidung auf der Brust Rest in Peace Wobbler stehen. Wobbler? Einen schwarzen Trauerflor um den rechten Arm. Genau. Also bevor es mir so geht wie dem alten Wobbler. Hätte ich mal Legendary genommen. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, auf dem Boot zu bleiben. Du bist so ein Feigling. Halt die Fresse! Müssen wir das jetzt entscheiden? Können wir das auch morgen, wann auch immer wir losgehen? Sag mir zumindest rechtzeitig Bescheid, damit ich die Aufgaben koordinieren kann. Ich spreche nochmal mit den beiden. Sehr gut. Gut, der morgige Tag wird allgemeinem Recon gewidmet. Findet ein paar Landmarks, verzeichnet sie auf der gemeinsamen Karte. Ich verstehe kein Elfisch. Ein paar... Verstehe ich manche Begriffe vielleicht. Ich verstehe auch kein Elfisch. Aber Landmarks? Herausragende Punkte, an denen man die Landschaft wiedererkennen könnte, wenn die zweite Expedition nachfolgt. Okay, so wie wenn ein Löwe gegen einen Baum gepinkelt hat. Um ihn zu markieren. Nein. Lass es mich genau sagen. Nein. Mehr wie eine natürliche Felsformation, die lustig geformt ist. Ein Flusslauf. Lustig oder geht auch ernst? Es geht auch ernst. Wichtig ist, dass es... Hauptsache, sie ist besonders und... Konzentration! Ich verstehe, tut mir leid. Versteht der Rest nicht. Ich weiß, ihr kommt alle aus dem Norden. Durch euren dicken Schädel braucht es manchmal ein bisschen mehr Force, um da durchzudringen. Ich verstehe, was ein Landmark ist. Ich habe die Ausführungen auch verstanden. Wenn er es versteht, ist es für den Rest von euch peinlich. Das heißt, ich hoffe einfach mal, dass ihr es versteht. Was soll das heißen? Ich bin resistant gegen Force. Und Fimmler... Wollen Sie sich über mich lustig machen? ...spielt ein bisschen mit den Muskeln. Ihr seht... Fimmler in seiner doch jetzt muskulöser angewachsenen Gestalt, der über die letzten Monate der Reise einen massiven Bart sich wachsen hat lassen, den er in verschiedene Zöpfchen geflochten hat. Lange, wallende Haare, die ihm ebenfalls nach hinten zu einem Zopf herunterwachsen. Ja, immer noch gekleidet in nur eine Lederhose mit massiven fellbehangenen Stiefeln und um seinen Hals hängt eine massive Kette mit dicken Kettengliedern, wie in jedem guten Fitnessstudio sie rumliegt und geht ihm quasi bis zur Hüfte. Und dein Brusthaar-Kettenhemd. Und mein Brusthaar-Kettenhemd. Und Fimmler ist um einen Kopf erleichtert. Okay. Er trägt eine große Narbe auf seiner Schulter, wo einst ein zweiter Kopf wuchs. Fimmler 2. Und ja. Exakt. Wollt ihr mich beleidigen, oder? Was soll das hier? Ehrlich gesagt... Ja, aber ich bereue jetzt meine Entscheidung. Nun, wenn es ums Sterben geht, dann werde ich euch in zukünftigen Kämpfen hier vielleicht den Vorrang lassen. Das habe ich verdient. Ja. Macht euch nichts aus. Es kommt nicht auf vor, dass man mit dem Bezwinger von Jinocho persönlich spricht. Haben wir ihm nicht gesagt, er soll es nicht so raushängen lassen? Der Stählerne. Ja, so hattet ihr auf dem Vertrag unterschrieben. Wir haben lange darüber gerätselt. Eure Schrift ist nicht besonders leserlich. Dann strengt euch an! Wir werden. Verzeihen. Würfelt bessere Perception. Nun. Wie ich schon sagte. Flussauswärts. Der Dschungel selbst ist noch relativ graue Zone. Vielleicht findet ihr ein paar einheimische Tierarten. Denkt dran, die Zoologische Gesellschaft zahlt viel für lebendige Exemplare und ein bisschen für gut erhaltene Exemplare. Ein bisschen reicht mir. Andererseits, nun, bei Sonnenuntergang morgen treffen wir uns wieder hier und nun beginnen unseren Descent in die, wie habt ihr es genannt? Abstieg. Descent, Abstieg. Necropolis. Okay. Du bist gut mit Worten geworden. Wie auf ein Stichwort kommt ein Wind auf und eure Blicke wenden sich der enormen Grabstätte zu, die ungefähr 50 Meter von euch aus dem Dschungel ragt. Es war einst eine Pyramide, die Spitze ist jedoch mittlerweile rund gewaschen worden durch die beständigen Regenfälle, die dem Sandstein nicht besonders gut getan haben. Zwei enorme Wächterstatuen ragen auf der Seite hoch und nach hinten raus geht offenbar ein größerer Tempelkomplex in den Dschungel hinein. Das Ganze scheint allerdings nicht für diesen schlammigen, erdigen, lehmigen Dschungelboden konstruiert zu sein und ist langsam aber sicher so ein bisschen im Boden versunken. Es erinnert euch so an den Tempel des Siegpaters bei Briesenheim. Ansonsten wirkt das ganze Ding sehr, sehr unheilvoll. Gerade du, Random, kriegst so ein bisschen PTSD, wenn da raus ein bisschen so dieser Grabesgeruch herauskommt und man hört praktisch schon dieses das Kratzen von knochigen Händen an dünnen Sarkophagen. Here we go again. Allerdings, wie gesagt, wenn da drin etwas ist, was Rede stehen und Antwort stehen kann. Ich werde versuchen, mich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht können wir es auf Tributzahlungen oder zumindest leichte Besteuerung herunterhandeln. Ansonsten würde ich euch den Fortschritt lassen. Verstanden. Gut. War das eine Frage, oder? Ein bisschen war es eine Frage, ja. Rhetorisch nennt man das, nicht? Richtig. Mr. Random, ihr seid frei, eure Forschungen unabhängig durchzuführen. Allerdings nur in dem Maße, wo es den Gesamtfortschritt der Expedition nicht beeinträchtigt. Okay. Gut. Ansonsten, euer Dienst für heute Abend ist beendet. Den Rest des Abends habt ihr frei. Allerdings, ich würde euch bitten, dass ihr eure Zelte aufbaut, bevor ihr euch vom Lager entfernt, falls ihr das vorhabt. Bei der letzten Expedition hat einer draußen geschlafen und wurde von einer großen Echse gefressen. Ich weiß nicht, ob das miteinander zusammenhängt, aber wir wollen Callista ja nicht würfeln lassen. Callista? Weiß ich, wer das ist? Ja, gib mir einen History-Check. Oder einen Religion-Check. Worin bist du besser? Es gibt History. Beides. Dann History. Karl, ich glaube, du hast gehört, 16. Was wir heute zu tun haben. Callista ist die thessalische Göttin des Glücks, des Glücksspiels, des Risikos, der Abenteuersuchenden und auch der Prostituierten. Ja, schön auf mich. Thessalische Göttin des Glücksspiels und der Prostituierten. Warum sollte Callista nicht würfeln? Nun gut. Bei welcher Zahl treffen wir auf Prostituierte? Ist es ein Sechserpasch? Oder ein Meier? Guten Abend, Männer! Jetzt lauf doch nicht weg! Ihr seht, wie er sich abwendet, mit zwei weiteren vom Sicherheitsdienst von Contract sich unterhält, die damit beginnen, Zelte zu konstruieren. Auch ihr habt die Contract-Standard-Pattern-Zelte erhalten. Sie sind sehr leicht aufzubauen. Ihr habt schon einige Tage Übung damit. Ihr habt den langen Weg, den wir gerade in einer kurzen, stimmungsvollen Montage zusammengegangen sind, natürlich schon vorher gegangen. Und es braucht ungefähr, beim ersten Abend hat es ungefähr eine halbe Stunde gedauert, beim zweiten Abend hat es 20 Minuten gedauert und mittlerweile ist es so tscha! Und das Zelt steht. Finnen, warum nutzt ihr eure Magie nicht einmal dafür, dass wir einfach nur ein Zelt haben, das wir in die Luft werfen müssen, das sich von selbst aufstellt? Gute Idee. Errichtet die Worte eine Gestalt. Wie sieht diese Gestalt aus? Finn hat sich in seiner Größe nicht viel verändert, because that's what halflings do. Allerdings hat Finn in der Zeit, die mittlerweile vergangen ist, viel, viel Strecke hinter sich gemacht und nicht nur ein paar dezent muskulösere Beine bekommen, sondern auch noch mit Fimla ein wenig trainiert. Und auch wenn es noch nicht... große, markante Spuren hinterlässt, wird dem aufmerksamen Beobachter aufgefallen sein, dass Finnen durchaus verwegener aussieht, weil auch Finnen sich ein kleines Bärtchen hat stehen lassen und auch in seiner Physis ein bisschen steter aussieht, um es mal galant auszudrücken. Aber ansonsten ist Finnen immer noch der kleine Halbling, wie er damals aus Gulhafen entflohen ist. Ach, wisst ihr, Fimmler, ich habe tatsächlich in dem Moment, als dieses Zelt sich sehr schnell aufgestellt hat, genau daran schon einmal gedacht. Aber ich glaube, ich bin nicht so sehr bewandert in der Mechanik von diesen Dingen. Aber vielleicht... Vielleicht beschäftigt ihr euch einmal ein bisschen damit. Möglicherweise werde ich das tun. Mehrere Gestalten entfernen sich jetzt für den Moment vom Lagerfeuer. Wenn ich jetzt Leomunds Tiny Hut gehabt hätte. Ihr seht Peer, den Buchhalter, ein kleines, etwas nervöses Männlein. Ihr seid euch nicht sicher, ob er noch Mensch oder schon Halbling ist. Er schleppt immer ein riesiges Buch mit sich rum, in dem er alles einträgt, was irgendwie von Relevanz ist. Er markiert die Position von Statuen, er markiert den eventuellen Wert dieser Statuen, er markiert den Wert von allem, was ihr an ihn herangetragen habt bisher. Ihr habt vorher in einem verlassenen Kontorgebäude einige ankische Relikte und Kunstwerke gefunden und er hat lange, lange Tabellen im Appendix seines Buches konsultiert, um irgendwie einen etwaigen Wert einschätzen zu können. Peer scheint eine sehr essentielle Person für diese Expedition zu sein, allerdings hasst es, wenn etwaige Aufmerksamkeit auf ihm liegt. Er ist ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger, kurzgeschorenes Haar, leichter Bartansatz, spitzes Gesicht und trägt einfach nur ein sehr eleganten, aber schon ein bisschen abgetragenen klassischen Diekländer-Anzug. Sprich, ein hoher Kragen mit ein bisschen hier drumherum, so ein Rüschen-Wasserfall, der praktisch runterfällt, ein zugeknöpftes Oberteil und hochgezogene Hosen, Kniestrümpfe und sehr elegante Schuhe, die allerdings mittlerweile komplett vom lehmigen Schlammboden des Urwalds verklumpt wurden. Ein Umstand, über den er sich jeden Abend erneut leise, meckernd aufregt, während er am Feuer sitzt und so versucht, den größten Lehm von seinen Schuhen runterzubürsten. Erkenne ich, ob er ein Halbling ist? Als Halbling? Gib mir einen Nature-Check. Okay. Das ist eine 21. Du bist dir sehr sicher, dass er tatsächlich nur ein sehr schmalbrüstiger, kleiner, schmächtiger Mensch ist. Kein Halbling. Ist nicht wert. Er entfernt sich. Und nach kurzer Zeit erhebt sich auch die letzte Gestalt. Ihr seht Kalim Abbasidas, der Leibwächter und praktisch Hauptmann des Sicherheitsdienstes der Expedition. Er trägt mehrere einfache, wie ihr gelernt habt, Feuerwaffen um den Oberleib geschnürt und einen großen Säbel an der rechten Seite. Er redet nicht viel. Er scheint entweder aus Ankh oder Aschur zu stammen, ihr seid euch nicht ganz sicher. Er hat ein sehr raubvogelartiges Äußeres, einen kleinen Spitzbart unten und sehr tiefgrüne Augen, die sich so von seiner bräunlichen Haut stark abheben. Die Haare auf beiden Seiten rasiert und einen Mittelstreifen nach hinten, der zu einem Zopf wird, der zusammengebunden ist. Und trägt so eine leichte Kettenrüstung, allerdings auch mit dem Überwurf, der ihn als Mitglied des Sicherheitsdienstes von Kontrakt ausweist. Er ist ein sehr schweigsamer Geselle, aber scheint nicht unsympathisch zu sein. So, wenn du mal einen Witz gerissen hast, hörst du von hinten vielleicht immer so ein so und siehst so einen Goldzahn blitzen. It's just red leg real life. Und verbringt seine Zeit, die er nicht direkt im Dienst ist, obwohl er längere Stunden zu haben scheint als ihr alle, weil er, wie gesagt, Johans eigener personeller Wächter ist. Hauptsächlich mit Angeln. Und auch jetzt seht ihr, wie er an seinen Rucksack greift, die beiden Stöcke zusammensteckt, die Angel schultert, einmal noch Johann zunickt und in Richtung des Meeres verschwindet. Und das war's auch schon. Ihr seht Akira und Karl, die sich noch so ein bisschen an ihrem kleinen Feuer halten. Und ansonsten sind die Überreste der letzten Legion die einzigen, die im Moment noch am Lagerfeuer sitzen. Ich gehe zu Karl. Karl, du hast gehört, was wir heute zu tun haben, oder? Jawohl! Einer muss draußen schlafen, um die Echse anzulocken. Wir wissen alle, wer das sein wird. Weil Akira hat nicht das Zeug dazu, beziehungsweise sie muss an meiner Seite sein, um das Ganze zu koordinieren und damit du nicht stirbst. Du kennst mich, ich arbeite sehr sicher. kippt nach hinten um, seine Beine strampeln in der Luft, weil man zieht sich selber am eigenen Bart wieder auf den Baumstumpf, auf den er gesessen hat. Ich schnapp mir von irgendwo irgendwie einen Schnaps und drück ihm die Hand. Kippt sich das. Trink ein. Kriegen wir schon hin. Ey, wenn ich draußen schlafen soll, mache ich das. Und morgen früh gibt's gebrannte Echse. Perfekt. Ich werd auch meinen kleinen Vogel über uns fliegen lassen. Der wird auf jeden Fall. Oh, bitte nicht. Der gibt mir Gänsehaut. Weißt du, ich dachte, es wäre eine Eule, aber diese menschliche Fresse da unten. Ekelhaft. Es ist ziemlich gediegen. Versteht dich. Sie fühlt das, was sie. Ekelhaft. Weiß ich, was das für ein Vogel ist? Das ist ein Strix. Weiß ich das? Du hast Cassius Vögel gesehen. Ja. Und er redet mit dem ähnlich tiefen, unheilsverklingenden Bass und häufig in Rätseln. Und manchmal imitiert er auch random, was besonders merkwürdig ist, weil die Äußerung, die er von sich gibt, nicht für diese tiefe Unheilsbringerstimme gedacht ist. Du musst raus. Ich freue mich auf Pfannkuchen. Und dabei starrt er dich durchdringend an und siehst du seine menschlichen Zähne malen. Dreht den Kopf einmal im Kreis, legt ihn schief und fliegt weg. Und man ist immer so, oh Gott. Wie weit ist die Pyramide entfernt? Die Pyramide ist gute 100 Meter von euch entfernt. Okay. Sind noch Papageien in der Nähe? Überall. Die Bäume voll, um euch herum sind voll. Es sind teilweise so große Aras und ganz viele, die sich in Schwärmen fortbewegen. Kleine, bläuliche Vögel, die wie eine Wesenheit scheinen. So koordiniert sind sie. Und die reden auch immer gleichzeitig. Und manchmal, wenn man was sagt, hat man das Pech, dass es so choral wiederholt wird. Ihr habt einmal den Fehler gemacht, das war Finne, und so gesagt, so, hallo, kleiner Piepmatz. Den ganzen Tag hinter ihm, hallo, kleiner Piepmatz! Schwebte eine Wolke hinter ihm her und zu den ungünstigsten Zeitpunkten schalmeite es aus den Wäldern. Hallo, kleiner Piepmatz! Und sie scheint voneinander zu lernen. Ich möchte einen so einen kleinen blauen Vogel mir fangen. Okay. Eine Gestalt versuchen zu zählen. Nähert sich der Waldkante. Beschreib doch mal die Gestalt, die sich der Waldkante nähert. Es ist Nika! Hey! Da, da, da. Doch auch Nika sieht etwas verändert aus. Ihr ehemals langes, blondes, hüftlanges Haar ist gekürzt zu schulterlangem Haar, leicht zerzaust und lockig. Jetzt so richtig radikaler Sidecut. Oh Gott. Nee, ist ja ein bisschen zu hart für Nika. Die Rüstung etwas reduziert aufgrund der hohen Temperaturen, trägt sie eine kurze Hose, die Rüstungsschuhe dafür etwas über die Knie hinweg. Ja, der blaue Mantel nach wie vor auf ihren Schultern liegend und sie ist immer noch relativ groß und schlank und hübsch, natürlich. Ja, ansonsten hat sich tatsächlich bei ihr nicht viel verändert. Außer natürlich ein Zusatz an ihrem Helm. Oh, true. Sie hat ein, ist es silbern? Wahrscheinlich. Eisern. Ja? Stählern. Stählernes, wie nennt sich das? Geschmeide. Ach so. Ich muss gucken, wie es sich nennt. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ein Lorbeerkranz. Wow! Um ihren Helm. Termini-T-Shirt. Ja, das lustig in der Sonne glitzert. Exakt, das tut es. Ja. Ja. Du bewegst dich auf den Waldrand zu, siehst einen der kleineren Büsche, der einst grün war, jetzt blau ist, weil er voller kleiner Vögel ist. Allerdings, sobald sich deine schweren Schritte diesem Busch nähern, und sie alle fliegen weg, lassen sich oben auf den Ästen nieder. Hallo, kleiner Piepmatz! Und tirillieren zu dir runter. Ich möchte mich irgendwo hinsetzen, ganz ruhig, mit Narration Brotkrumen auf der Hand und warten, bis einer zu mir runterkommt und versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass ich ein netter Mensch bin, der zähmen möchte. Okay, du setzt dich so in den warmen Sand. Obwohl der Dschungel eigentlich diesen lehmigen, moosigen Erdboden hat, ist im Bereich dieser Pyramiden-Nekropolis-Struktur Sand. Ihr wisst nicht, ob es der abgeriebene Sandstein ist, der mittlerweile sich langsam irgendwie versandet hat, oder ob Ausläufer des Strandes hier hingeführt haben oder ein weitaus finsterer Grund dafür sorgt. Du lässt dich in den warmen Sand runter, streckst die Hände aus und füllst sie mit Brotkrumen und wartest. Während das passiert, was machst du? Ich schnapp mir, ich geh jetzt Finnen rüber. Finnen, habt ihr nicht Lust auf eine kleine Exkursion auf die Pyramide, um uns einen kleinen Überblick über die Gegend zu verschaffen? Ich hab schon gedacht, ihr fragt nie. Das dachte ich mir. Ja, und ich würde gerne die Pyramide erklimmen, um ein bisschen Übersicht zu erlangen. Ich würde gerne Fimbler erklimmen. Warum mache ich das da drauf? Okay. Ich würde dich gerne so weit wie möglich von der Pyramide runterwerfen. In einem hohen Bogen. Dann gebt mir doch beide mal zwei Athletics-Checks, als ihr versucht, die Pyramide zu erklimmen. Easy! Das ist die erste 28 des Tages. Hey, yo! Und das ist eine 24. Okay. Sicher, dass du Athletics willst? Okay. Ich will garantiert Athletics von dir. Okay, ich habe 16 und 13. Okay. Gib mir eine Sekunde zum Malen. Und dann... Lali, lali, lali, lali, Intermission. Please stand by. Es soll ja richtig, richtig krass gute DMs geben, die auf sowas richtig gut vorbereitet werden. Und halt den ganzen Shit schon vorher aufgemalt. Ich kenne keinen. Aber solche Leute kenne ich halt einfach nicht. Wo befindet sich Nika? Befindet sie sich weit weg von mir? Nika so befindet sich 5 Fuß von dir, mehr oder weniger. Okay, das heißt, ich bemerke, wie sie versucht, so einen Vogel zu treffen. Oh ja, definitiv. Hattest du jetzt eigentlich einen in die Hand bekommen? Nee. Ich warte noch mit Brotkrumen in meinen Händen. Klopft dir so auf die Schulter. Lass! Ich will einen Vogel zählen. Ach ja, Brandon, gib mir mal bitte einen Animal Handling Check. Oh, ja. Ja, bitte. Wow! Random begleitet seit wenigen Tagen ein Vogel. Es ist eine Möwe, um genau zu sein, mit der sich anscheinend auf der Überfahrt auf der Überfahrt mit der Aufschwung angefreundet hat und die sich anscheinend von ihrem Schwarm gelöst hat und jetzt einen neuen Schwarm gefunden hat, nämlich Random selbst. Kommt sie aus Gullhaven? Ich hab zwei Vögel. Du hast im Moment zwei Vögel. Kommt sie aus Gullhaven? Es ist keine Gullhavener Möwe. Es ist tatsächlich eine Archipelmöwe. Ich guck zu den Papageien rauf. Ich polymorphe mich in einen dieser Papageien und fliege zu ihnen hin. Mhm. Okay. Und er läuft, nickt dir einmal zu und verschwindet in einer komplizierten, als würde der Raum sich um ihn kurz krümmen. Sein Gewand schlackert sich ein paar Mal und macht puff. Und ein kleiner blauer Vogel, du weißt, ist einfach nur ein kleiner blauer Dschungelpiran. So, kennst du, war auch auf Espada unterwegs, war auch auf Caldis unterwegs, gibt's auch mehrere von in Neuguldenheim. Und flatterst dich zu dem Baum und sie hüpfen ein bisschen zur Seite und machen dir Platz. Hallo, kleiner Piepmatz! Hallo, kleiner Piepmatz! Hallo, kleiner Piepmatz! Hallo, kleiner Piepmatz! Hallo, kleiner Piepmatz! Und der ganze Chor erstrahlt. Ich komm, hallo, kleiner Piepmatz! Und ich guck nach unten zu Nika. Essen! Essen! Kleiner Piepmatz! Hallo, kleiner Piepmatz! Essen! Und fliege so ein bisschen los und fliege auf Nikas Hand. Okay. Die anderen gucken sich an. Hallo, kleiner Piepmatz! Drecksack! Hallo, kleiner Piepmatz! Und es scheint eine kurze Konversation mit den aufgeschnappten Worten zu geben, als so der Erste jetzt sich so wagemutig kurz fallen lässt, sich dann fängt, plapp, plapp, plapp, und auf dich zugeht, auf deinem Kopf landet und dann so dieses Vogel hopsen, so pop, pop, pop, pop, pop, und auf deiner ausgestreckten Hand dann... Hallo, kleiner Piepmatz! Und jetzt der Rest, erst einer, dann zwei, dann drei, dann vier und plötzlich wump, du unter dem Gewicht einmal kurz nach vorne gehst, als du jetzt eingekleidet bist, mehr oder weniger. Ein blaues, hellblaues Federkleid, die anfangen jetzt an deinen Händen rumzupicken und so ein bisschen hier und gucken, wo überall Futter an dir versteckt ist. Und oben ganz auf deinem queren Helmkamm sitzt die vogelhafte Gestalt von Random. Und ich pick an ihrem Lorbeerkranz rum. Pickt an deinem Lorbeerkranz rum. Hörst du das, Fimmler? Hallo, kleiner Piepmatz! Hörst du das, Fimmler? Bei Nika piept's wieder. Wieder. Während ihr den Aufstieg macht. Ein müdes von Fimmler, nur ein müdes Grinsen kommt, der sich weiter mit großen, großen Bewegungen an den Steinquadern hochzieht. Das Ganze stellt sich als ein bisschen schwieriger aus als gedacht. Es gibt nicht viele, viele Ritzen in diesen großen Steinquadern. Ab einer gewissen Höhe beginnt allerdings eine Schlingpflanze aus der Pyramide selbst rauszuwachsen, an der ihr euch dann immer mal wieder hochziehen könnt. An ein paar Stellen kackt Finnen so ein bisschen ab, lässt sich wieder so ein bisschen runter, zehrst ihn hoch, überholst ihn, bis ihr irgendwann beide auf der abgeflachten Spitze aus reinem weißen Kalkstein sitzt und Musik ertönt und die Area um euch herum synchronisiert wird. Nein. ein conveniently placed Blütenhaufen am Boden findet. Also was du siehst, Ihr befindet euch an der westlichsten Spitze der Insel. Der Komplex geht noch ein bisschen weiter, verschwindet dann, wie gesagt, langsam im Dschungelboden und hinten ist eine steile Klippe. Die Insel scheint ein bisschen hochgewachsen zu sein. Ihr befindet euch eigentlich sogar noch auf einer einzelnen kleinen Insel, die mit diesem großen Meerwasserkanal von der Hauptinsel gespalten ist. Du siehst, nördlich des Kanals, ein bisschen entfernt von der Stelle, wo ihr übertreten seid, die Reste eines großen Schiffes. Du siehst morsches Holz aus den Fluten steigen, ein einzelner Mast ragt noch auf, ist in der Mitte geknickt und das Wasser zerrt erbarmungslos da dran, aber bis jetzt scheint es immer noch verkeilt an dieser Stelle zu sein. Wie spät ist es? Es ist jetzt 20 Uhr. Ihr seht im Nordosten, auch Richtung, aus der ihr schon gekommen seid, ihr habt allerdings einen anderen Weg genommen, siehst du eine große, große freie Grasfläche in dem eigentlich dicht bewaldeten Gebiet. Es scheint einfach nur eine große Lichtung zu sein, die auch fast direkt an den Strand grenzt, nur durch ein kleines Wäldchen von den Fluten da abgegrenzt ist. Aber merkwürdigerweise, wie gesagt, kein einziger Baum und du scheinst eine kleine Steinstruktur genau in der Mitte erkennen zu können. Ansonsten siehst du den anderen Fluss, der die Insel weiter Richtung der Anlegestellen der beiden Fregatten teilt, allerdings nicht tief genug ist, um die Insel wirklich auseinanderzutreiben, sondern es ist einfach nur so ein kleiner Flusslauf, in dem etliche Krokodile und so weiter ihr Unwesen getrieben haben, weshalb ihr mehr oder weniger gezwungen wart, diese kleine Brückenkonstruktion rüberzubauen, die Per entworfen hat. Ansonsten siehst du... Also wir kommen aus der, von dem Kontor genau, quasi. Genau, ihr kommt von da vorne. Außerdem siehst du ein großes, großes, tümpelartiges Loch im nördlichen Teil dieser Nekropolis-Anlage, das auch so grünliches Wasser hat. Und ja, das sind so die Auffälligkeiten. Sind wir an dem Schiff vorbeigekommen? Nein, ihr seid an dem Schiff nicht vorbeigekommen. Ihr seid die südliche Route gegangen. Also sehe ich es jetzt zum ersten Mal. Du siehst es jetzt in der Tat zum ersten Mal. Ich würde gerne derweil versuchen, aus dieser Schar von Vögeln den herauszusuchen, der am vorsichtigsten Tenten. You tried. German is tough. German is tough. It is. Und ihn so ein bisschen bevorzugen und versuchen, ihn auf meine Seite zu bringen. Du hast gerade keine Finger und keine Hände. Du hast einfach nur Vögel. Okay, du suchst dir so einen aus. Es gibt ungefähr 6, 7, 8, vielleicht 20 Vögel, die so ein bisschen zögerlicher sind. So, pickst dir den ersten raus, nimmst ihn von deiner Schulter, packst ihn auf deine Hand. Er sieht dich ein bisschen gerupft auf. Hallo, kleiner Piepmatz. Und beginnt jetzt auch die Körner zu. Und streichle ich ihn dabei so ein bisschen. Sag so, hallo, kleiner Piepmatz. Gib mir einen Animal Handling Check. Bitte gib mir einen Psychopathen Check. Bitte verkack ihn jetzt nicht. Natural One. Ich bin ihn nicht. Natural One. Natural One! Das ist die dritte heute, ne? Was ist denn da los? Ja, guck dich an. Hallo, kleiner Piepmatz. Und beginnt weiter zu picken, bevor er sich wieder in die Luft erhebt und jetzt auch sich neben Random auf deinem Helmbusch niederlässt. Und du hörst von oben so ein tirilierendes Gespräch, als er versucht, dir irgendwas zu vermitteln, was du nicht verstehst. Ja, ich sag einfach nur das nach, was er mir sagt. Ja. Aber dann habe ich auch keinen Bock mehr und sag einfach nur viel Spaß und flieg mit meinem Schwarm, also mit meiner Eule und meiner Möwe einfach ein bisschen über den Himmel. Okay. Bleibt der bei mir. Kreise ein bisschen auf dem Ja, die warme Abendluft, die von den Ruinen, die auf sich aufgeheizt haben über den Tag, trägt dich und du segelst einfach nur so. Am Horizont siehst du noch so ein bisschen die Sonne, wie sie untergeht. Du hast vielleicht noch so 5 Minuten einfach so im goldenen Abendlicht des Archipels. Und ja, segelst einfach so ein bisschen vor dich hin, begleitet von einem kleinen Bataillon von blauen Vögeln, die sich dir angeschlossen haben auf der Suche nach der nächsten Nahrungsquelle. Einem Strix, der dich immer mal wieder, er scheint mit der Situation ein bisschen überfordert zu sein, aber es sagt auch Hallo, kleiner an deiner Seite. Naja, er sagt was anderes, aber das wiederhole Hallo, ich jetzt kleiner und eine Möwe, die sich dir angeschlossen hat. Und warum? Du scheinst sehr überzeugend. Sehe ich, wie die beiden auf der Pyramide stehen? Ja, in dem Moment, wo du an ihnen vorbeisegelst, sitzen sie gerade oben. Du siehst Fimmler, wie er sich so ein bisschen umguckt, auch sein Bart in dem Abendwind schwingend. Und Finnen, wie er unten sitzt und sich das auch so ein bisschen genauer anguckt. Die scheinen sich über irgendwas zu unterhalten, zeigen so ein bisschen auf so ein paar Orte. Und wer von den beiden sieht sympathischer aus? Er. Deutlich. dann fliege ich auf seinen Kopf. Okay, ein kleiner blauer Vogel lässt sich auf deinem Kopf. Kick ihn ein bisschen in den Kopf. Hallo, kleiner Wimmatz! Und scheint die ganze Zeit rumgesprochen zu haben. Verwandle mich dann zurück auf seinem Kopf. Okay. Sitze auf seinem Kopf. Das macht für einen Moment und das Gewicht eines mittelgroßen Tieflings drückt auf deine Nackenmuskeln. Du rutscht fast ab, geistesgegenwärtig hält dich Fimmler am Kragen fest, zieht dich wieder hoch und du sitzt auf seinem Kopf. Gib mir einen Acrobatics-Check, wie gut du dich hältst. 14. Okay, ja. Für den Moment hält er sich auf deinem Kopf. Rutscht so ein bisschen runter auf seine Schultern. Okay, ja, er sitzt auf deinen Schultern. Ich ziehe ihn runter. Und er packt dich und setzt sich neben dich auf die Pyramidenspitze. Auch gemütlich. Das war ungewohnt. Ja, dein Kopf sah einfach so gemütlich aus. Als Vogel ist die Welt einfach ein... Ja. Einfach. Eine ganz andere. Wenn wir uns noch ein paar Tage miteinander rumschlagen müssen, dann solltet ihr diese kleinen Spielchen vielleicht lassen. Okay. Also es ist nett zu sehen, dass auch jemand anderes in der Kunst des sich Verwandels fähig ist, aber warum benutzt ihr sowas für eine niedere Kreatur wie einen Hallo Piepmatz sagenden Papageien? Ja, aus der Ferne klingt er halt, hallo kleiner Piepmatz. Ich versuche, hallo kleiner Piepmatz! Als wenn nichts gewesen wäre. Ich konnte rumfliegen. Ich hatte die Freiheit, rumzufliegen. Das ist doch... etwas, dem man sich auf jeden Fall fügen kann. Und diese blauen Vögel sind wirklich, wirklich schön, muss ich. Also. Ich kann verstehen, warum ihr euch für diesen Vogel entschieden habt. Mhm. Ihr müsst auch die kleinen Dinge des Lebens schätzen. Kleiner Mann. Ich schätze mich selber. Er hat halt einfach so dieses verschmitzte. Attraktive, so du merkst einfach, du möchtest ihn so ein bisschen beeindrucken. Das macht alles, was er tut, macht es so ein bisschen sympathischer, weil du gleichzeitig möchtest, dass er dich so ein bisschen cool findet. Mhm. Allerdings geht dir das bei ihm exakt genauso. So du hast noch nie jemanden tatsächlich mit dieser Leichtigkeit Magie wirken gesehen. Du hast keinerlei wenig Gesten, wenig Worte gesehen. Das ist eher so ein, als würde das einfach Teil seines Selbstes sein, sich zu verwandeln oder Magie zu wirken. Das hast du auf der Strecke über die Insel schon ein paar Mal bemerkt. Es ist so, du hörst in die Worte sprechen, du siehst in die Gesten sehen, aber es ist alles einfach sehr, sehr aus dem FF. Und und deshalb seid ihr beide gerade so ein bisschen so, du hast von Anfang an das Gefühl gehabt, okay, irgendwas ist da drin und irgendwie will ich ihm zeigen, dass ich auch cool bin. Und dasselbe spürst du so ein bisschen. Und du merkst das. So. Das ist so, du merkst so diese Spannung, die da in der Luft ist. Und du bist halt die ganze Zeit so, vergibst dir aber... Wollt ihr euch ein Zimmer nehmen? Gibst dir die größte Mühe, damit so friedlich wie möglich umzugehen. Seht ihr dieses Schiffswrack da hinten? Ihr seht das Schiffswrack da hinten. Ein bisschen im Nordosten des Ganzen. Was denkt ihr, wie lange würde ein Fußmarsch dorthin brauchen? Wie weit sieht es aus? Gib mir einen Survival-Check. Ich würde auch gucken. Ja, gib mir. Bist du proficient in Survival? Nein. Bist du proficient in Survival? Dann gib du mir einfach einen Survival-Check. 19. Okay. 20. Also nicht. Ungefähr ein zweistündiger Fußmarsch. Zu Fuß ungefähr 2 Stunden. Circa. Also ist das Schiffswrack auf Land? Das ist in dem Meeresarm praktisch, der einmal diese Insel teilt in praktisch 3/4 und 1/4. Und da liegt es drin, im Fluss. Es scheint anscheinend auf dem Weg einmal durch gewesen zu sein und dann ist irgendwie was passiert. Aber es wird da nicht groß hin und her. Also es ist nicht in dem Wildwasser, sag ich mal, sondern es liegt da relativ still. Und wird halt immer mal wieder angehauen. Ja, normal. Und aber knarzt vor sich hin. Die Sonne scheint im Untergehen zu begriffen. Versuch das nochmal. Aber ich hätte. Die Sonne scheint im Untergehen begriffen. Im Begriff sein, unterzugehen. Im Begriff. Was ihr sagt. Auch wenn ich gerne dorthin gehen würde, ich glaube, es ist heute Abend keine gute Idee, sich von der Gruppe zu trennen. Wir könnten auch hinfliegen. Du sprichst mir aus der Seele. Großartig. wie ist so momentan der Schlafzyklus in dem Camp? Oder mit der Gruppe? Gibt es da überhaupt einen? Also, um 23 Uhr und Dingsbums, wie heißt er noch, Johann hat einen kleinen Chronomaten dabei, was ein kleiner Dämon ist, der in einem kleinen Kasten ist, den er immer mal wieder konsultiert und er scheint auf magische Art und Weise zu wissen, wie spät es ist. Sag mir mal die Wahrheit. Das bist du dir nicht ganz sicher, aber zumindest wenn er eine Timescale hat, scheint es eine konsistente Timescale zu sein. Und der Zeitfall ist erstmal jedes Mal ein Inside-Check. Es ist wirklich 6 Uhr. Johann hat relativ schnell gemerkt, dass obwohl ihr dabei seid und euch auch an die basalen Regeln haltet, es keinen Sinn macht, euch in eurer Freiheit allzu sehr zu beschränken. Ihr seid bisher immer verlässlich geblieben, ihr habt euren Job gemacht und ihr habt vor allem, wie gesagt, auf dem Hinweg zwei Attacken abgewehrt. Er weiß, dass er auf euch zählen kann und er hat bei sich immer Kalim, der auf ihn aufpasst. Das heißt, es gelten für euch nicht alle Regeln der Expedition, denn normalerweise sind die Regeln der Expedition dafür für die eigene Sicherheit. Und da macht er sich bei euch keine Sorgen. Das heißt, ihr habt gewisse Freiheiten. Allerdings, wenn ihr Wachdienst habt, habt ihr da zu sein. Allerdings hat die erste Schicht immer Kalim und der wartet einfach, bis ihr da seid. Haben wir heute irgendwie? Er hat heute gesagt, wir haben Feierabend. Ja, ihr habt wahrscheinlich nachts irgendwann, wenn ihr ins Lager zurückkehrt, wird er einmal auf euch zukommen, wird sagen, hier Leute, ihr seid dran. Aber ansonsten seid ihr frei, was den Abend angeht. Alright. Okay. Wollen wir hin, Fimmler? Kurz? Betüdel den Vogel. Lass uns zumindest Nika fragen, ob sie nicht Lust hat, eine kleine Exkursion zu machen. Ich gehe mit dem mit und frage dann auch, ich habe ihren Namen vergessen. Akira und Karl. Okay. Wie hoch auf der Pyramide sind wir jetzt ungefähr? Ihr seid auf der Spitze oben. Also wie weit ist die, sind die Schräge wahrscheinlich so hochgekraxelt? Ja, genau. Also von Grund bis Boden so gute 60 Meter. Geht ihr ruhig vor ins Camp. Ich folge gleich. Ich genieße noch ein bisschen den Ausblick. Natürlich. Und ich wickel mich in meinen Mantel ein und breite meine Arme aus. Finde ich irgendwas, was aussieht wie ein Schild? Wo? Auf der Pyramide? Um runterzurutschen. Nein. Wer sagt denn, dass da irgendwie... Aber du kannst halt theoretisch auf deinem Pobbles runterrutschen. Ist so ein bisschen warm wahrscheinlich. Es ist sehr glatt. Es ist durch Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte der Erosion recht glatt geworden. Und es ist wirklich steinmetztechnisch großartig. Also fast keine Rillen da drin, kleinste Ritzen, was euch den Aufstieg sehr erschwert hat, aber den Abstieg auf der Poperze wahrscheinlich einfacher machen wird. Ich möchte gucken, wie weit sich mein physisches Training mit Fimmler gelohnt hat und möchte da so runter parkouren. Also parkouren? Also nicht auf dem Pobbes, sondern halt so wie wenn du, weißt, wenn du so einen Hügel runterläufst so und halt so. Okay. Ja, und dann halt am Ende irgendwie immer versuchst, weiter auszubremsen. Gib mir noch einen Athletics-Check mit Advantage. Das ist schon mal ganz gut, dass es eine Advantage ist. Okay, gut. Es ist eine 12. Okay. Das wird ja keiner. Während du dich oben hinstellst, dich einmal in deinen Mantel wickelst und die Arme breit machst und so den eulenartigen Umriss, als du einmal den Kopf nach vorne packst und sich so zwei kleine Nüpsis, die oben an der Kapuze sind, für einen Moment aufstellen. Oh nein. Und so so Stoffbahnen, die so den Teil mit dem Teil verbinden, sich ausbreiten und du bereit bist, einen Schritt nach vorne zu gehen, hörst ein Wuhu, als der Halbling einmal nach vorne hüpft und jetzt beginnt erst die ersten Meter der Pyramide runter zu sliden, dann fast über eine Wurzel stolpert, kurz das Gleichgewicht verliert, mit den Armen beginnt zu rudern und anfängt runter zu rennen, abzubremsen, runter zu rennen. Die letzten Meter schlittert, unten ankommt, noch 2-3 Meter läuft und einmal von Kalim aufgefangen wird, bevor er ins Lagerfeuer gerannt wäre. Kurz hält, wieder unten abstellt, ihm einmal auf den Kopf klopft. Ich glaube, ich sag, guck so. Man dankt. Es sah sehr beeindruckend aus. Ich guck so ein bisschen in die Ferne. Die Sonne scheint. Geht sie unter? Du hast noch eine Minute Zeit, bis die Sonne untergegangen ist. So. Ja, ich greife in meine Tasche, in meinen Rucksack und ziehe an einen Büschel Haaren einen kleinen Schrumpfkopf heraus und caste Speak with the Dead. Auf ihn selbst. Auf ihn selbst. Okay. Ja, du wisperst die Worte, die dir Oma Kräuterkröte verraten hat, die mittlerweile eher... Hallo, ich rede mit dir! Kuga-Kräuterkröte genannt werden sollte, als du sie das letzte Mal gesehen hast, die. Heieiei! So, holst sie aus der Tasche hervor, hältst ihn, wie es sich gehört, an seinen struppigen Haaren hoch. Es ist ein bisschen verstörend. Er sieht halt einfach wirklich aus wie so eine zusammengeschrumpelte Rübenversion von dir selber. So die Nähte, die den Mund zusammengehalten haben, sind schon lange aufgegangen durch den Zauber, der da in ihm ist. Sprichst die Worte, die sie dir verraten hat, und siehst halt so, wie so violettes Licht beginnt, aus seinen Augen und aus dem Mund zu leuchten. Guten Abend. Was kann ich mir nicht tun? Guten Abend, Femlip. Hier. Ich wollte dir nur einen kleinen Ausblick auf diese wunderschöne Welt geben. Ich weiß, wie sehr du das magst. Ja, das ist tatsächlich ein schöner Anblick. Es macht es fast wett, dass du mich mehr oder weniger getötet hast. Aber danke. Ja, hätte ich dich wirklich getötet, dann würden wir nicht hier stehen. Ja, lass uns diese Diskussion nicht wiederholen. Ja, also ich weiß nicht, wie cool du das gefunden hättest, wenn ich plötzlich auf deinem Körper erscheinen würde und ungefragt einfach die Kontrolle über dich übernehme. Ich hätte deinem Bruder sein können. Du hast mich wie ein Parasiten behandelt, aber hey. Du hast dir sogar einen richtig dummen Namen geben lassen. Fimla 2. Ich fand den Namen sehr kreativ. Aber nun gut. Ich will ja nicht immer mäkelig sein. Weißt du, gibt's noch eine Frage, die du mir stellen möchtest? Wie hast du noch? Oder wolltest du mir nur diesen Sonnenuntergang zeigen? Ich wollte dir nur diesen Sonnenuntergang zeigen. Oh, das ist sehr freundlich von dir. Ich kann dich ja nicht ständig in meinem Rucksack verstecken. Nein, das ist... Was war das? 4 habe ich noch? Naja, heute. Okay. Also jetzt noch 3. Jetzt noch 2. Du lernst dazu. Der Klassiker. Absolute Klassiker. Gut. Ja, war mal wieder schön, mit dir zu sprechen. Ja, ein Träumchen. Macht es fast wett, dass du mich von deinem Körper entfernt hast. Das Lebensblut versagt. Du hast noch so ein... Bis der Zauber irgendwann seine Wirkung verliert und das violette Licht weggeht. Die Sonne jetzt untergegangen ist, du hochguckst und den Sternhimmel des Archipels über dir siehst. Selbst in Staudingen, wo nicht viele Lichter brennen, war immer noch eine gewisse Light Pollution da. Gerade die bleiche Küste, die immer sehr tief gewitterig verhangen ist. Der graue Himmel, der nicht viel Sternlicht durchlässt. Außer Lucien macht mal wieder irgendwas und dieser einzelne Stern taucht am Horizont auf. Helvent, überhaupt kein Sternhimmel. Diese Stadt ist so hell, auch bei Nacht. Und jetzt bist du hier im Archipel. Die nächste Insel siehst du nur am Horizont. Es scheint irgendwas vulkanischen Ursprungs zu sein. Immer mal wieder so leichtes Grummeln und so ein rötlicher Feuerschein, der über den Horizont geht, aber der Himmel über dir ist einfach nur gigantisch klar und scheint sich über eine Unendlichkeit zu erstrecken. Ja, ich wünschte, man könnte das irgendwie in Bilder fassen. Naja, und dann rutsche ich auch die Pyramide runter und würde an den beiden Statuen vorbei wollen, die am Eingang zur Pyramide stehen und mir die einfach mal ein bisschen näher angucken. Okay, gib mir einen Athletics-Check, einfach fürs Runterrutschen. Eine 17. Okay. Du setzt dich auf den Poppes, rutscht runter, slidest runter, kommst in dem Sand zu stehen, guckst dich um, niemand hat's bemerkt, verdammt, und läufst noch 2 Meter und guckst dir so ein bisschen die beiden Statuen an, die das Ganze flankieren. Es scheint sich dabei um löwenartige Kreaturen zu handeln. Die sind in so einer geduckten Form. Einen humanoiden Kopf und vielleicht sind noch Ausführungen, Reste von Flügeln übrig, die das beides so ein bisschen flankieren. Und mittlerweile auch zu echt sehr heruntergekommenen, einfach nur Blobs von Sandstein verkommen sind, aber einst vielleicht sehr kunstfertig waren. Okay. Ist der Eingang zu den Pyramiden offen? Ja. Was spüre ich? Irgendeinen Lufthauch, der da rauskommt? Oder du bist dir nicht ganz sicher. Hör ich was? Gib mir einen Perception-Check. Das, meine Damen und Herren, ist die erste 1 des Tages. Das ist die erste 1 von Season 2. Es kommt kein Luftzug. Du hörst auch nichts. Ja, dann bewege ich allerdings, gib mir noch mal einen Investigation-Check, wenn du dir die Statuen genauer anguckst. Vielleicht können wir jetzt schon direkt die Timecodes für die Einsen rausschauen. Eine 8. Sven! Timecodes! Du siehst an den Statuen immer mal wieder kleinere Macken, die irgendwie hinterher hinzugefügt sein könnten. Also du weißt nicht, ob es irgendwie Reste von Waffen sind, die dagegen gehauen haben, von Werkzeug, ob es Kratzspuren sind, aber irgendwas scheint mit Gewalt auf diese Statuen eingeführt. Nicht, um sie zu zerstören, aber sie sind nicht mehr perfekt. Okay. Wenn du ihn bilden kannst. Gut, dann begebe ich mich danach ins Lager und ihr hört, wie sich, ja, ihr hört das Geräusch von großen Ankerketten, die über den Boden geschleift werden, als ich mich in das Camp begebe. Ich caste Taumaturgie. Okay. Ihr hört das Geräusch von großen Ankerketten, als sich Fimler ins Camp begibt. Ich würde gerne, bevor ich darauf aufmerksam werde, versuchen, dem Vogel beizubringen, dass sein neuer Name Bla ist. Okay. Gib mir ein Animal Handling. ein Animal Language. Das ist eine 16. Okay. So, die nächsten 10 Minuten hört ihr vom Rande des Lagers. Bla! Bla! Bla! Bla! Und irgendwann kommt ein Bla! Und 10 Minuten später, du weißt nicht, ob er sich selber als Bla erkennt, aber du scheinst das Wort seinem Wortschatz hinzugefügt zu haben. Und ab und zu hörst du ein leises Bla! Schön. Hallo, kleiner Peepers. Bah! Das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich mir überdenke, ob Hunde einen verstehen. Weil wenn du ihnen einen Namen gibst, dass sie immer darauf reagieren, auf dieses Wort. Nee, sie reagieren ja eigentlich auf die Laute. Also wenn du jetzt deinen Hund, also Linus hat mir es mir so erklärt, wenn du deinen Hund Tatze nennst, reagiert er halt auch auf Katze oder Ratze oder Katze, weil er halt auf diese, also vielleicht bastardisiere ich gerade seine Erklärung, aber das ist das, was ich gelernt habe. Ah, okay. Wo hast du den Wein gefunden, Nika? Den Wein? Was für ein Wein? Du sprichst inzwischen einsilbig. Ich denke, da wird nicht nur ein Glas geflossen sein. Bla! Du hast dich also mit deinem Mann befreundet. Hallo, kleiner Bla. Bla! Schön. Das ist Bla. Bla! Bla. Bla. Schön. Oder? Wirklich. Das ist doch richtig süß, oder? Was ist mit Poseidon passiert? Der ist auch noch da, aber das ist Bla. Mit Poseidon die Vögel. Wie ist das eigentlich mit Vögeln und Katzen? Das sprechen wir hier nicht aus. Nicht in Blas Gegenwärtigkeit. Okay. Ne, Bla? Bla. Ja, ich mache... Gegenwärtigkeit ist auch... Ich würde mich ans Lagerfeuer setzen, wenn es eines gibt. Ja, und, es gibt ein großes Feuer. A-Umlaut. Ja, was zu trinken holen und mich neben Akira setzen. Okay. Ja, eines der Fässer hat Karl bei sich gebunkert, sitzt drauf, seine Beine reichen nicht ganz zum Boden, so der stämmige Zwerg sitzt da oben drauf und hält immer mal wieder den Humpen zwischen seine Beine, unter den Haaren, dreht ihn auf und guckt immer wieder rum, ob jemand sieht, dass er bellt, ne? Niemand geht drauf ein, ihr kennt alle diesen Trick und die Einzige, die tatsächlich ab und zu noch drüber kichern muss, ist Akira, die auf ihrem Stab an der Seite lehnt, sich immer auch mal wieder eine Humpen hinhält und einfach nur ins Feuer zu gucken scheint und immer mal wieder die Augen geschlossen hat und anfängt, irgendwelche Sachen zu rezitieren, kurz die Augen wieder aufmacht und wieder dann zwischendurch wieder was trinkt. Es scheint irgendwas zu lernen oder so. Ich halte meinen Humpen unter das Fass. Ist der Zwerg bebartet? Er ist sehr bebartet. Es ist praktisch so, als würde der Bartbecken hier anfangen. Du siehst nur seine Augen, dann geht's hier runter, dann siehst du seine Nase und dann ist hier so einfach so wump, Bart. So stelle ich mir meine Mitarbeiter vor. Schöner Bart, Karl. Richtig? Jawohl! Mit H oder mit K-A-R-L. Karl. Notier mir das irgendwo. Braucht so ein bisschen, bis ich das niedergeschrieben habe. Gleichsam, mächtiger Bart, Kollege. Ein Humpen aufs Haus? Gerne. Füllt auf. Halt ihn runter. Ich verstehe, was das Bildnis zeigen soll. Seht ihr? Er pinkelt in meinen Humpen, ich Leute. Ich pinkel in meinen Humpen. Und ich trinke es. Seht ihr? Er schnippt einmal und eine behandschuhte Hand erscheint aus dünner Luft, packt ihm erst an die Eier und dreht dann einmal an dem Hahn, woraus dann halt Bier herausfließt. Ihr seid mittlerweile, wie soll ich das sagen, Kontrakt kennt seine Mitarbeiter, vor allem wenn mit Abenteurern gearbeitet wird. Ihr hattet einen recht großen Biervorrat dabei. Ihr hattet auch mehrere Leute, deren einziger Job es war, Fässer hinter euch herzutragen. Die sind mittlerweile wieder auf dem Schiff. Weil mittlerweile ist einer davon Friedrich? Nein, weil Friedrich ist ein mittlerweile ziemlich mächtiger Cleric tatsächlich. Der hat Besseres zu tun. Zwei Leute, die nur damit beschäftigt waren, euch große Fässer Bier hinterherzutragen, die mit diesem großen Kontrakt K markiert wurden. Mittlerweile ist nur noch eins übrig. Und auf dem sitzt... Hat er gesagt? Hat er wirklich gesagt? Ey. Oh ja. Auf dem sitzt Karl. Und sowohl Peer als auch Johann scheinen nur Wein zu trinken. Oder vielleicht bei der Arbeit sogar gar kein Alkohol. Ihr seid euch nicht ganz sicher. Peer habt ihr schon mit dem einen oder anderen Gläschen gesehen. Und Johann ist eher zurückgezogen und verlässt sein Zelt, wenn Lagerzeit ist. Und selten, ihr hört immer nur so das Kratzen von Federn auf Papier aus seinem Zelt. Aber ja, du hast jetzt einen vollen Humpen und Karl klopft dir mit seiner sphärischen Hand einmal auf die Schulter und während sie auch langsam den Weg nach unten geht und jetzt so einmal zack in den Po geht. Mach das nicht nochmal. Oh, oder was? Ich rasier dich. Wie scharf ist dein Schwert? Hast du schon mal einen Dämonen rasiert? Ja, einen bärtigen Teufel, um genau zu sein. Gut, ich auch. Das musste ich, um in meine Studentenverbindung aufgenommen zu werden. Ihr müsst mir mal Bartpflegetipps geben. Ihr Zwerge seid ja sehr bewandert in der Bartwuchsmaterie. Ja, zumindest die Zwerge, die noch was auf sich halten. Ich hab gehört, in den Dicklanden, da machen die ab. Ich hab gehört, in den Dicklanden gibt es Zwerge, die nicht mehr unter Erde leben. Ja. Unter Tage. Lächerlich. Wo ist eigentlich meine Axt? Oh, Karl, du lebst doch selber nicht mehr unter der Erde. Ich war ein stolzer Zwerg, der unter Neuguldenheim gewohnt hat, bis irgendjemand sich dazu entschlossen hat, meine Heimat anzugreifen. Ups. Nicht ich. Glaube ich. Würdet ihr sagen, reicht das? Würdet ihr sagen, ich sag nur so viel. Vorher ist Frumpel nie nach unten gekommen. That memory! Natürlich, ja. Der einen meiner besten Freunde umgebracht hat. Wie konnte ich ihn vergessen? Ich würde gerne im Lager rumgehen und jedem Bla vorstellen. Und Bla jedem vorstellen. Okay. Du triffst auf sehr viele recht desinteressierte Mienen. Akira. Ich bin bei jedem so. Komm. Bitte. Karl jedoch prostet Bla einmal zu. Füllt ihm. Nein, tut er nicht. Hält ihn einfach so ans Fass. Ja, genau. Weil, wenn du möchtest, kannst du ihm ein Brotkrumen füttern. Pult sich aus dem Bart so ein bisschen rum. Stück Wurst, geht das? Klar. Auch hier ist mal eine Kreditkarte. Wirft es in Blas Richtung. Er kriegt so einen Fock. Bla. Und. Okay. Und Kalim sitzt halt auch so ein bisschen abseits, ist gerade dabei. Die Angel zu reinigen. Ist dabei, einen der Fische, die er anscheinend vorhin gefangen hat, über dem Feuer zu braten. Und, Salam. Das weiter. Ist Bla. Angenehm. Und ich gehe weiter zum nächsten. Ich lasse Bla auch einmal in meinem Buch unterschreiben. Okay. Tunkst ihn so in Tinte und lässt ihn drüber laufen. Nachdem Kalim mich ja so herzhaft aufgefangen hat, würde ich tatsächlich so in seinen, also mich irgendwo zu ihm setzen, während er da redet und eine leichte Konversation anfangen. Okay. Also er ist ja bewaffnet, hast ja. du gesagt? Mit Schusswaffen. Also er hat hier drei Knarren hängen. Mhm. Die scheinen. Ihr habt gesehen, auch Johann ist mit einer Schusswaffe bewaffnet. Die scheint ein bisschen schlanker, ein bisschen besser gearbeitet zu sein, während hingegen Kalim drei sehr grobe hat. Du hast ihn auch noch nie nachladen gesehen, zumindest nicht während des Kampfes. Es besteht daraus, ihr musstet euch gegen mehrere, bisschen beißhütigere Krokodile zur Wehr setzen. Und einmal ist ein großes, schwarzes, katzenartiges Wesen aus dem Dschungel gebrochen, hat sich auf Peer gestürzt. Nein. Und daraufhin hat er einfach eine rausgeholt, geschossen, nächste rausgeholt und ist dann mit dem Schwert in den Nahkampf gerannt. Also er scheint nicht so geschickt damit zu sein, aber er benutzt sie zumindest. Sag mal, Kalim, ich sehe, dass ihr viele dieser Musketen, sind es glaube ich, bei euch tragt. Die sind Pistolen, aber selbes Prinzip. Ja, wir sind in der Weichen Küste damit schon einmal in Berührung gekommen und ich hoffe, am richtigen Ende. Natürlich. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob es diese Geräte auch in Männer von meiner Statur gibt. Und ich muss feststellen, offensichtlich gibt es die. Sagt, wo kann man denn so etwas erwerben? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch in Hellevent oder einer der anderen Städte der Diglande auf eine Lizenz bewerben und einen kurzen Kurs absolvieren. Oder ihr nehmt in einer Leiche hier im Archipel ab. Hm. Okay. Ich habe mich natürlich um eine Lizenz beworben. Natürlich. Denn sowas wird sehr stark kontrolliert, wenn man sich bei Kontrakt bewirbt. Ihr als Sicherheitsdienst tut natürlich gut daran, alle Auflagen zu erfüllen. Nun, man tut, was man kann. Selbstredend. Habe ich das Gefühl, dass mindestens eine von diesen Pistolen auf einem sehr illegalen Wege erworben wurde? Gib mir einen Perception-Check. Oder einen gib mir einen Inside-Check, das passt besser. Das war sehr gezielt, Henne. Inside 19. Also du bist dir nicht sicher, auf welche Art und Weise er an die Pistolen gekommen ist. Allerdings, du nimmst an, dass er nicht Johanns Leibwächter wäre, wenn er nicht den richtigen Papierkram hätte. Ehrenmann. Er ist schon. Naja, nun mal. Vieh, okay. Und dann sitze ich am Feuer und rieche den Fisch. Wenn wir später etwas Zeit haben, vielleicht könnt ihr mal einen ausprobieren. Vielleicht liegt das euch ja. Das wäre grandios. Wie lange ich auf diesen Moment warte. Ja, ich setze mich wieder zu Karl und Akira und plane unsere Mission, um die Echse zu fangen. Während wir Karl als Bait benutzen. wir bauen ein Bett auf, so ein kleines, das auch ganz gemütlich ist, damit er auch schön daran schlafen kann, und verteilen dann kleine Gegenstände um das Bett herum. Kleine Gegenstände ist auch gut. Was? Ja, das tatsächlich. Darauf würde ich gerade gerne eingehen. Was meinst du mit kleinen Gegenständen? Sagen wir, wir nehmen einfach Fackeln. Okay. Und legen einfach 8 Fackeln um ihn herum. Sind die entzündet? Nein. Okay. Ja, und dann irgendwann, wenn er besoffen genug ist, legt er sich einfach hin und wir halten. Beziehungsweise wir lassen Kalim die erste Schicht machen. Mhm. Und sobald er irgendwas sieht, soll er uns wecken. Und die zweite machen wir dann. Also, okay. Okay. Gut. Ich würde gerne nochmal mit Johann sprechen. Ja. Johann. Also du schiebst einmal das Zelt zur Seite. Johann vertritt die Meinung, dass seine Tür immer offen steht für Mitarbeiter. Und deshalb postiert ihr auch nie eine Wache außerhalb der Schlafenszeiten. Bitte zieh dir was an. Vor seinem. Nein, er ist auch immer gekleidet, wenn du ihm das jetzt vorgefallen hast. Er guckt hin, er hat sich aus 2 Fässern und so einer Platte darüber einen Schreibtisch gebaut und scheint gerade irgendwas zu verzeichnen. Ich habe hier ganz in der Nähe ein Schiffswrack gesehen. Oh, habt ihr gesehen, unter welcher Flagge es gesegelt ist? Habe ich das? Es hatte keine Flagge mehr. Es hatte keine Flagge mehr. Oh. Ich meine, das ist eines von unseren. Ihr möchtet morgen in die Pyramide aufbrechen? Ja, allerdings erst abends, wenn uns das Sonnenlicht nichts mehr bringt. Der Tag ist, wie gesagt, ein bisschen Recon gewidmet. Ein bisschen Kundschaften. Ich würde diese Gelegenheit nutzen und mir dieses Schiffswrack gerne ansehen. Und auch ganz in der Nähe liegt eine große Grasfläche in diesem Urwald. Oh. Vielleicht ist das auch von Interesse für eure Exkursion. Nun, eine lichte Fläche im Urwald kann viel bedeuten. Vor allem könnte es eine gute Brückenkopf für eine erneute Kolonisierung dieser Insel sein. Das heißt, ihr wollt euch dem Norden widmen am morgigen Tage? Vornehmlich dem Schiffwrack. Mhm. Ich würde bei dieser Gelegenheit auch gerne euren, wie ist der Name, dieser Zauberer mit den Hörnern. Oh, random. Ja. Ich dachte auch erst, dass es ein Schreibfehler wäre. Allerdings, nein, das ist in der Tat sein Name. ist ein zufälliger Name. Hat er Eltern oder hat er sich diesen Namen selber gegeben? Oh, ich habe ihn nie so direkt gefragt, ob er Eltern hat, um ehrlich zu sein. Es erschien mir etwas unhöflich, wenn ihr versteht. Allerdings, nun. Ihr denkt, er ist ein fähiger Kumpane? Nun, er wurde mir tatsächlich empfohlen von einem der klügsten Köpfe, die die Diglander jemals hervorgebracht haben. Und ich vertraue auf sein Urteil. Er scheint ein sehr fähiger Magier zu sein und ein tatsächlich nicht unbedeutender Forscher auf dem Gebiet von Magie und wilden, arkanen Sachen. Ich habe dafür nicht so viel übrig. Allerdings, nun, man weiß nie, auf was man hier trifft. Ja. Und, er scheint auch einen unglaublich komischen Fable für das Sitzen auf Leuten zu haben. Aber das ist eine andere Sache. Das ist mir tatsächlich neu. Allerdings, ich habe viel über seine ehemalige Gruppe gehört und das ist das am wenigsten Verwunderliche, wenn ich ehrlich bin. Wow. Okay. Sadness check. Ja. Gut, das war auch alles. Gut, dann trage ich euch morgen für den Norden ein. Um Überschneidungen zu vermeiden, wenn ihr euch das Schiffswrack anguckt, guckt euch bitte auch kurz die Ebene an, nur damit ich nicht noch ein Team dorthin schicken muss, wenn ihr schon bereits dort unterwegs seid. Ja. Und denkt dran, als du gerade im Game bist, alles, was ihr findet, bitte einmal von Per absegnen lassen. Natürlich. Nick, guck dich einmal an. Tut uns beiden den Gefallen. Keine Sorge, alter Mann. Bin ich da? Ja, er ist jünger als du, vermutlich. Ja. Das ist mir doch egal. Schiebt sich dir. Ah. Wie bitte? Nee, alles gut. Ja, du hörst so die letzten Ausläufer des Gesprächs, als Fimla die Zelttür praktisch öffnet und so den Vorhang zur Seite schiebt und wieder raussteigt. Mhm. Ja, ihr seid alle versammelt im Lager. Ihr seid gerade dabei, Karl das Bett zu bauen. Karl liegt mittlerweile schon ohnmächtig auf Tensas Floating Disc, die Askira beschworen hat. Hängt da so zur Seite runter und so ein bisschen Sabbat tropft sein Bart runter. Ich würde Akira noch auftragen, beziehungsweise mit ihr zusammen ein großes Netz anzufertigen. Und caste dabei Enhanced Ability. Okay. Du brauchst Netz, dann brauchst du einen Requisitionsschein, den du bei Pair abgeben musst. Ich mach das nicht nochmal, ich habe das letztes Mal gemacht. Requisitionsschein? Naja, die Ausrüstung für die Expedition, das ist nicht unser Privatkram, bla bla bla, du hast die Rede am Anfang gehört. Ich denke mal, ich kann's versuchen. Ich mach's nicht. Ich hab's letztes Mal gemacht und ich hatte danach immer noch Kopfschmerzen. Schlimmer als nachdem ich... Egal. Na gut, dann gehe ich einmal erstmal zu Per. Okay. Per sitzt relativ nah am Feuer und ist gerade dabei, diesen großen Wälzer, den er hat, nochmal zu durchblättern. Geht wieder nach hinten, schaut in den Appendix, scheint eine Tabelle runterzugehen, tippt drauf, beginnt vorne was zu verzeichnen. Und setz mich einfach so neben ihn, aber so awkwardly nahe an ihn einfach. So einfach so richtig direkt neben ihn, so richtig. Per. Random. Hallo. Hi. Wie sieht's mit unserem Seilbestand aus? Nun, wir haben 3 lange Seile, 2 kurze Seile und 2 sehr kurze Seile. Und 3, naja, Seilreste, die sich eher mit Bindfäden vergleichen lassen. Wie sieht's mit Netzen aus? Oh, Netze haben wir eigene. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 mittelgroße Netze. Mittelgroße? Ja, das große Netz. Erinnerst du dich an die Geschichte von Johann, wie er uns vorhin noch erzählt hat, dass eine nachts gerne Echsen Leute frisst? Ja. Wie groß ist diese Echse? Ich war nicht dabei. Hat er jemals erwähnt, wie groß sie ist? Sie war groß genug, um einen Mann zu fressen. Ich nehme an, sie war kein kleiner Lurch. Würdest du uns ein mittleres Netz entbehren? Hast du einen Requisitionsschein? Was brauche ich, um einen auszufüllen? Ach, 30. Teilt man heutzutage das Handbuch nicht mehr aus? Nicht Handbuch. Ich weiß von Akira hat das sonst für mich übernommen, aber die hat Kopfschmerzen. Ja, ich weiß. Und möchte das nicht übernehmen. You and me both. geh zu Johann, hol dir den Schein, komm zu mir, gib ihm ab, krieg dein Netz. Okay, dann geh ich zu Johann. Das wäre jetzt so eine grandiose Werbeüberleitung über das nettes Handbuch. Das wäre das Handbuch! Jetzt über den Ex-Rose-Pick. Ah, Mr. Random, bitte treten Sie ein. Meine Tür, auch wenn es hier in der zurzeit eine Art Vorhang ist, ist immer offen. Hallo Johann. Hallo Bist Random. Du, kurz in der Lage, mit mir zu reden? Ich bin grundsätzlich in der Lage, mit dir zu reden. Schön. Und ich zupfe mir so ein bisschen an meinem Schnurrbart, den ich vorhin bei der Beschreibung vergessen habe. Ich habe einen Schnurrbart im Gesicht. Das ist so ein Johann Lafer? So ein Buschinger. Ingo Zamboni. So wie dieser Name klingt, sieht der Schnurrbart aus. Du weißt ja, diese Echse, von der du uns erzählt hast. Oh, ja. Oh. Nun ja, sagen wir, jemand aus dem Camp möchte diese Echse fangen. Du weißt, dass das nicht auf dieser Insel war? Nicht auf dieser Insel? Natürlich nicht. Hast du bis jetzt auf der Expedition bisher mitgekriegt, dass jemand von einer Echse gegessen wurde? Nein, weil alle in Zelten geschlafen haben. Das gesamte Roleplay einfach. Wann soll das also, wann soll das passiert sein? Aus dem Fenster raus. Nehmen wir an, hier gibt es doch Echsen, die genauso groß sind. Ja. Und jemand möchte sie fangen. Ja. Dieser braucht einen Requisitionsschein. Das ist richtig. Würde dieser jemand diese bekommen? Wenn er mir einen guten Zweck für dieses Netz sagen kann. Nun ja, um eine große Echse zu fangen. Man kann sie essen. Und für Forschungszwecke. Ich meine, wir sind auf dieser Insel und wir müssen hier... Was ist, wenn wir morgen so eine Echse begegnen und wir wissen nicht, wie wir sie kämpfen? Nimm. Danke, Johann. Stehe für immer in deiner Schuld. Wenn du irgendwas brauchst, jemals, komm gerne zu mir. Hier, und ich zieh mein Zylinder und ziehe ein Häschen daraus, gebe es ihm. Wenn du Beistand brauchst. Was? Das ist das dritte Häschen. Nein, das Ganze. Was soll ich mit diesem Häschen? Es ist ziemlich süß. Na gut, ich denke, ich habe noch Platz für ein weiteres. Packt es in einen kleinen Käfig, der hastig zusammengezimmert wurde, wo sich schon drei weitere Kaninchen tummeln. Eines süßer als das andere. Oh, nun gut, wenn ihr sie fangt, falls es hier Echsen geben soll, bitte fangt sie lebend. Und sagt Kalim, dass er vielleicht ein Käfig für sie konstruieren muss. Und haltet sie am Schlafen. Ich werde es versuchen. Wir haben nicht genug... Wenn sie so leicht zum Schlafen bekommen ist wie Karl, dann kriegen wir das bestimmt nicht. Allerdings glaube ich nicht, dass wir dieser Echse ein Fass zwischen die Beine packen können und oft genug sagen können, haha, dieser Hahn sieht aus wie ein Pillemann. Übrigens, der Biervorrat... Ich glaube, der ist... Dieser Biervorrat war für eine zweiwöchige Expedition ausgelegt und euer kleiner, haariger Freund hat innerhalb von drei Nächten... Johann, wir haben einen Zwerg dabei. Ihr habt einen Vertrag unterschrieben. Weißt du, was das bedeutet? Gib mir einen Persuasion-Check. Das ist eine 11. Ihr habt recht, ich hätte den Zwerg bedenken müssen. Ah, Johann, du hast noch so viel zu lernen. Das kommt ins Buch. Random, nimm den Schein, nimm dein Netz, fang diese Echse und wenn sie Karl frisst, umso besser. Brauchen wir kein Bier mehr? Wir haben aber fast kein Bier mehr. Aber ich hab auf diesem Mantel nicht noch mehr Platz für einen weiteren Schriftzug. Das wollte ich euch überhaupt noch fragen. Was hat es mit Wobbler auf sich? Ich fragte Akira, sie meinte nur, er hat Gott gesehen. Hast du 3 Stunden Zeit? Nein. Dann ein andermal. Das ist eine tragische Story. Ich muss sie wirklich ausführen, wenn ich sie erzähle. Ich kann. Bitte nicht wieder die Puppen. Nicht wählen. Die Puppen. Nicht die Puppen. Bitte, Random. Ich werde mal emotional, wenn es um Wobbler geht. Kali meinte, dass ihr die zweite Schicht übernehmen wolltet, was die Wache angeht. Ist das richtig? Ja. Gut. Um die Echse zu fangen. Ah, ich hätte es wissen müssen. Ich bin es, der die Echse fangen will. Ja, und ich gehe raus, ich gehe zu Per, gebe ihm das Ding. Ja. Geh an ihm vorbei. beziehungsweise gebe ihm den Requisitionsschein und sage so, Per. Ja. Rein hypothetisch. Du weißt, ich bin ein freundlicher Tiefling. Ich will dir nichts anhaben, aber was passiert eigentlich, wenn du stirbst? Auf so einer Expedition. Weil alles geht ja durch dich. Wer übernimmt dann deinen Job? Der stellvertretende Requisitionsmeister. Ist der hier? Das wäre dann Johann. Aber Johann wäre dann noch gestresster und noch unausstehlicher. Das heißt, er tut gut daran, mich am Leben zu halten. Das glaube ich. Also werde ich es auch tun, sonst kriege ich keine Requisitionsscheine mehr. Vermutlich nicht. Aber ich weiß eure Sorge um mein Wohlergehen sehr zu schätzen. Auch wenn ich gewünscht hätte, dass ihr vielleicht ein bisschen taktvoller in diese Konversation eingestiegen wärt, damit ich keinen kleinen Herzinfarkt kriege, weil ich denke, dass der Tiefling mehr ins Leder möchte. Und jetzt nehmt euer Netz. Da vorne ist der Stapel, drittes Fass von rechts, das mit der 2 drauf. Er deutet auf so einen großen Haufen von einfach Material, der da in der Ecke liegt. Karl hätte es eigentlich vom Karren runtertragen müssen, hat er nicht gemacht. Er hat sich stattdessen das erste Fass genommen, hat sich draufgesetzt und hat den Piepern aufgedreht. Ja, ich gehe hin und nimm das mit der 2. Okay, machst auf, mehrere Netze drin, nimmst dir eins raus, machst wieder zu. Easy Beats. Ist es mit der 2 drauf? Ja. Yeah. Was macht der Rest? Ich warte, bis Nika ins Bett geht. Und lege mich zu Nika. Oh, please. Oh, please. Not again. Every time. Warte, ja. Okay, du wartest am Feuer, trinke Bier und warte, bis Nika ins Bett geht. Ich warte, bis 5. Nika, was machst du? Wir sitzen voreinander und warten aufeinander, dass wir ins Bett gehen. Okay. Wann willst du eigentlich schnacken gehen? Wieso? Wenn ich müde bin. Ja, ich auch. Ja. Und ich. Und dieser awkward Soundfall wegen der Resonanz. Ist schon ganz schön spät, ne? Ja. Nein, ich gehe ins Bett. Aber vorher. Musst du dein Zelt aufbauen. Oh, oder ja. Euer Zelt. Ja, ihr schlaft übrigens alle in einem Zelt. Ich baue unser Zelt auf. Ich setze Bla auf einen nahegelegenen Busch, auf einen möglichst gerade herausragenden Stock, wie einen Ast. Wie glücklich du für diesen Moment aussahst. So Japanese, so im Natur für ein 100, ein herausragendes Stück Holz aus einem Baum. Was ist ein Ast? Oh. Oh mein Gott. You broke the party. No. Komm, wir gehen in die Werbung. Wir gehen in die Please stand by. Technical difficulties. Okay, du setzt Bla auf einen Ast ab. Ja. Okay. Er schüttelt von der eigenen Tumpet. Das ist ein Ast. Bla. Und er hoppelt von deiner Hand runter, hoppelt rein, flattert so ein bisschen hoch und setzt sich jetzt zu den übrigen Vögeln, die sich in den Baumkron niedergelassen haben und schon so dabei sind zu schlafen. Okay. Und ich baue mein Zelt auf. Okay. Was heißt du baust das Zelt der Gruppe auf? Ja, alleine das anscheinend, weil mir kein Schwein helfen will. So. Zu klein dafür. Der Zeltträger, derjenige, der dafür da war, die Zelte zu tragen, ist allerdings am ersten Tag von einem Krokodil gefressen worden. Naja, also technically ist von einer Krokodil gegessen worden. Ah. Was bedeutet, dass tatsächlich einfach nur noch 2 Zelte da sind? In dem einen Zelt schlafen Kalim, Johann, Per. Und die beiden anderen vom Sicherheitsdienst und Akira schläft tatsächlich lieber draußen und Karl schläft da, wo es ihm passt und der Rest von euch wurde in ein Zelt gepfropft. Ich helfe dir, das Zelt aufzubauen. Das ist aber lieb, Fimla, dankeschön. Okay, Nika und Fimla schnell zack, zack, zack, das Zelt aufbauen. Ich sitze im Kalim und gucke ihn die ganze Zeit so erwartungsvoll an, ob er sagt, komm, wir gehen ein bisschen schießen. Zwischenzeitlich entschuldigt er sich und nimmt nochmal die Angel, verschwindet wieder, kommt ungefähr 20 Minuten, ist unfassbar, wie schnell dieser Mann angelt, das ist ein Träumchen. Man hört aus der Ferne nur so 10 Schüsse, dann kommt wieder zurück und guckt Film das richtig eindringlich an und steckt so seine Waffe zurück. Ja, Als du das erste Mal einen von Kalims Fischen gegessen hast, hast du eine Bleikugel draus genommen. Nimmt eine. Okay, komm. Komm mit. Entfernt euch ein bisschen. Holt so ein kleines ledernes Säckchen hervor. Schüttet da Pulver rein. Holt so einen kleinen Stopfer hervor. Stopft. Packt so eine kleine bleierne Kugel rein, die so ein bisschen Papier eingepackt ist. Stopft es da rein. Stopft nochmal ein bisschen rein. Zieht so ein Hahn zurück, wo er so ein bisschen auf den Boden zielt währenddessen. Na gut. Reicht es dir? Mhm. Siehst du dort vorne die Statue? Mhm. Siehst du ihren Kopf? Mhm. Versuch den Kopf zu treffen. Okay. Streck die Hand aus. Stabilisiere. Zieh ran. Und dann siehst du diese kleinen Zack, Zack. Ihr nennt sie die Kimme. Ja, Willems erwähnte das. Ihr guckt in die Kimme hinein und versucht das, was ihr seht, durch die Kimme zu sehen. Okay. Und dann haltet ihr euch entweder ein Ohr zu oder ihr seid ein echter Mann, der irgendwann einen Tinnitus hat. Und dann boom! Oh, der Teil gefällt mir. No. Stellt sich hinter dich, führt dich so ein bisschen da rein. Du hältst es. Und ja, gib mir eine Ranged Weapon Attack. Ohne Proficiency. Was willst du einfach nur, was willst du drauf? Es kommt einfach nur dein Dexwert drauf. 11. Okay. Du nimmst es, fängst ein bisschen an zu zittern. Dieses Gerät ist tatsächlich ein bisschen schwerer, als du dachtest. Es ist auch ein bisschen schwieriger durchzuziehen. Du nimmst die zweiten Finger um dich. Boom! Es gibt einen enormen Knall. Deine Hand wird zurückgeschleudert. Haut Kalim fast in die Fresse, der einfach, oh Gott, einen Schritt zur Seite geht. Und die Bleikugel fetzt nach vorn. Bam! Das blättert den Kopf von der Statue. Da draus kräuselt sich so ein bisschen letzter Rauch und es riecht sehr, sehr intensiv so nach Schwefel und noch irgendwelchen anderen Chemikalien. Und als du gerade so schiebt das so ein bisschen weg. Jede Waffe ist geladen. Da gibt's ja noch eine zweite Statue. Jetzt habt ihr mitgeholfen, aber dürft ihr's nochmal alleine probieren? Nimmt die zweite, packt sie, gibt dir die nächste. Die ist schon geladen. So, der ist schon. Dann bin ich wahnsinnig. Und dann. Können wir die Eier abschießen mit? Sich einmal auch nach unten zielen, weil man weiß ja nie. Und einmal den Hebel durchziehen. Okay. Und dann würde ich gerne einmal so. Die so rumflippen, bevor ich abdrücke. Oh. Gib mir einen Slide of Hands Check. Das ist eine 18. Okay. Und jetzt gib mir eine weitere Ranged Attack. Das ist eine 22. Okay. Nimmst die für einen Moment. Lässt dann die eine Hand fallen. Drehst einmal die Waffe um deine Hand. Ziehst sie hier wieder hoch. Diesmal schaffst du es, sie stabil zu halten. Schaffst es immer noch nicht, du hast Kalim gesehen, er hält einfach einen ausgestreckten Arm. Du siehst richtig so, wie die Kraft einmal durchgeht, schüttelt das ab, schmeißt sie weg, nimmt die nächste. Du mit Leichtigkeit aus der Bewegung raus und der zweite Kopf der zweiten Statue explodiert. Also, es scheint ein Gewitter aufzuziehen. Die Vögel steigen so in Schwärmen um euch herum auf. Ich gucke ihn verschmitzt an und sage, ich habe das mal in einem Western-Theaterstück gesehen. Einem was? Einer Vorführung, wo Leute mit Waffen hantieren. Ja, ich versuche mich aus der Theaterszene fernzuhalten. Zu viele schlechte Erinnerungen. Zu viel Theater. Ja, Kalim, vielen Dank dafür. Das, das wollte ich schon immer mal machen. Ja, wir werden nie wissen, wann ihr diese Waffe meinem toten Körper abnehmen müsst, um einen letzten Feind zu erschlagen, bevor ihr selber sterbt. Ich hoffe, nie. Ich hoffe auch. Nun gut. Ich gehe angeln. Verschwindet wieder. Natürlich tut ihr das. Ich rufe mal, also, das sind jetzt zwei ungeladen. Ich zähle mit. Okay. Ja. Ich warte, bis Nika pennt. Was machst du in der Zeit? Oh, in der Zeit, wo die... Was hast du vor, du Perversling? Ich, Das hörst du aus dem Lager klingen. Das wär auch was gewesen, was ich ohne Expertise niemals gemacht hätte. Ich habe jetzt das Netz. Ja. Ich breite es mit ich habe schon wieder ihren fucking Namen vergessen. Akira. So ein bisschen neben Karl aus, so recht in der Nähe, weil ich immer noch glaube, dass sein Exe kommen wird. Ach du Scheiße. Wenn du unbedingt Roleplaying willst. Ja. Ich sag meinem Strix, dass er halt Ausschau halten soll, so ein bisschen rumfliegen, mir Bescheid sagen. Ich werde dein unzwinkerndes Auge im Himmel sein. Alles sehend, alles wissend. Die Unendlichkeit bleibt mir unverborgen. Er schwingt sich in die Höhe und beginnt, den höchsten Urwaldriesen hochzufliegen, setzt sich oben hin, guckt dich immer mal wieder an. So ein bisschen Eye in the Sky. Ab und zu ist es unangenehm. Versuchen wir so ein bisschen seine Vogelhandling-Skills abzugucken. Ja, du merkst, er scheint nicht drüber nachzudenken. Es scheint ein sehr, sehr natürlicher, wie er mit allem diesen sehr fließenden Umgang hat, ohne jetzt so ein affektiertes Johnny Depp-Ding zu haben. So jede seiner Bewegung ist einfach immer von so einer gewissen Leichtigkeit getragen. So ob er jetzt Magie wirkt, ob er mit Vögeln umgeht, alles scheint ihn irgendwie, als wäre die ganze Zeit auf so einer Welle, die ihn mittragen würde. Wie du halt diesen, wie heißt er? Johnny Depp. Ja. Ach so. Nein, diesen Jack Sparrow Walk Cycle mit den Armen gerade nachmachen wollte. Ja, und ich bereite mich auch zum Schlafengehen vor. Ziehst dir dein Pyjama an, packst deine Zipfel mit so ab, die auch so die Hörnerausschnitte hat. Hängt es an der Seite runter. Die Pantoffeln mit dem großen R drauf. Die du aus Stemmers Schiff geklaut hast. Kennen wir nochmal mein Bart. Ich leg auch. Ist das Zelt aufgebaut? Ja, das Zelt ist aufgebaut. Super, mittlerweile. Dann lege ich meine Rüstung ab und gehe ebenfalls schlafen. Okay, damit sitzt Fimla als einziger noch am Lagerfeuer, bis Kalim zurückkommt, ihm auch einmal zunickt und den nächsten durchlöcherten Fisch übers Feuer hält. Ich bin auch schlafen gegangen. Ich sitze in tiefer Meditation. Ich habe ein paar Steine und Holzstückchen vor mir in einem Kreis ausgebreitet und ein bisschen Dreck ins Gesicht gespielt und cast to speak with animals. Mhm. Und rufe dann, Bla! Bla! Sie ist ein der Vögel in dem großen blauen Schwarm, die Äste eines ganzen Baumes bevölkern. So müde die Augen aufgehen. Bla! Bla! Komm her! Bla! Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Landet auf deiner Schulter. Bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla. Ich hab mir irgendwo noch so Körnchen geholt und fütter ihn. Ja. Kohlenhydrate nach Mitternacht. Dein Name ist Bla? Anscheinend. Wie ist dein wirklicher Name? Tirili. Ein sehr schöner Name. Ich nenne dich weiterhin Bla. Das scheint mein Schicksal jetzt zu sein, ja. Weißt du, dieses Mädchen, das ist gut für dich. Wenn du dich bei diesem Mädchen hältst, dann wirst du nie wieder Hunger leiden. Oder Angst vor Raubtieren haben. Das hat gar seine Hyäne gesagt. Nun. Aber, um diese Sicherheit zu haben, musst du immer wieder etwas sagen. Es ist elfisch. Es hat eine Melodie. Schaffst du das? Nun, Mann, ich bin ein hervorragender Sänger. Ihr hört so sanftes Vogelgezwitscher von draußen. Auch von Fimla hört ihr leises. Sing mir nach. Say my name, say my name. Say my name, say my name. Nochmal. Say my name, say my name. Gut. Und wenn Nika nicht mehr mit Bla antwortet, dann weißt du, dass du besser fliehen solltest, weil sie sehr gerne kleine Vögel ist. Bla? Ja. Say my name, say my name. Bla. Bla. Oh Gott. Gute Nacht. Ich gebe jetzt einen Intelligenzcheck für den Vogel. Er checkt, was du von ihm möchtest. Scheiße. Was ist es? Was ist es? Guck dich an. Bla. Und du für einen Moment realisierst, du Vögel sind auch wirklich die dümmsten Wesen, die es auf der Welt gibt. Es ist unfassbar. Und siehst du diese seelenlosen, wahnsinnigen Augen, in denen einfach nur die Wut darüber ist, dass die Vorfahren einst 3 Meter groß waren und die Säugetiere gefressen haben. Und jetzt geben ihnen Säugetiere so die Namen wie Bla. Und dieser Vogel-Raptor-Wahnsinn siehst du für einen Moment aufblitzen. Say my name, say my name. Bla. Und flattert in die Dunkelheit, setzt sich wieder auf einen der Äste und beginnt. Say my name. Ich glaube, dann hat Spirit of Animals tatsächlich am meisten auf Vögel angewendet. Ja. Dann begebe ich mich ins Bett. Okay. Ich? Auch du gehst ins Zelt. Nika schläft schon. Ich fange an zu schlafen. Nika, okay. Du legst dich hin und siehst in dem Moment wie dumm. Nika sich aufrichtet, so ein Bein von dem anderen, so von der Feldmatte hochpackt. Kenn ich das? Sich aufrichtet und also anfängt, ja, zu murmeln. Und was zu tun? Zum Momo? Ich gehe aus dem Zelt raus. Kenn ich das? Ist es mir bekannt, dass ich schlafwandel? Bisher nicht, nein, tatsächlich. Also du hast Fußstapfen gehört, während ihr oft in der Villa zusammen wart. So. Aber bisher war das noch nicht so. Dann würde ich guck mir das an. Sehe ich, dass sie schlaft, also sehe ich, dass sie ihre Augen zu hat, oder? Ja, es ist relativ offensichtlich. Okay, dann würde ich mich in einiger Entfernung zu ihr halten und sie beobachten. Okay. Ich gehe so ein bisschen ans Feuer und nehme so einen Stock und Stocher da drin rum. Mhm. Also, lass den Stock fallen, geh zu einem Zelt, versuch da irgendwie die Tür so aufzumachen. Du hörst von drinnen so, nein, das sind die Echsen, halt die Fresse. sind da irgendwelche Fässer oder so? Überall. Ich gehe an Fässer, versuche sie aufzumachen. Okay, du siehst Nika in ihrer, als wäre sie ein Waschbär. So lässt sie sich am besten zusammenfassen. Du siehst Waschbär Nika, wie sie ein bisschen durch das Lager wütet. Keinen wirklichen Schaden oder irgendwie sowas anrichtet, sondern immer so leicht mit irgendwelchen Sachen interagiert, bevor sie langsam und wieder anfängt, sich in Richtung eures Zeltes zu bewegen. Und sich wieder schlafen legt und zur Seite wegpennt. Das tue ich auch. Wegpennen oder? Wegpennen. Okay. Wegpennen. Ah, natürlich mit meiner massiven Kette um den Hals. Okay. Wird nicht abgelegt. Von irgendeinem schlaft ihr dann ein, bis ihr irgendwann einen Schuss von draußen hört. Und ein, oh verdammt! Und dann hört ihr ein, oh Gott! Oh, oh, das ist eine Echse! Eine Echse! Und an dieser Stelle gehen wir in die Pause. Und mal gucken, was gleich passiert. Nach der Pause. Whoopi doopi doop doop, sag ich dann nur. Whoopi doopi Fanny Facts? Es ist 10 vor 8. Oh yes! Oh, es gibt da ein Fanny Facts. Apropos, wann müssen wir hier los, weil wir alle mit dem Bus da sind? Das dürfen wir nicht vergessen. Das sollen wir vielleicht mal rausfinden. Fanny Facts. Ja, ich. Hey, Sven hat einen Roman geschrieben. Also, genau, wie wir schon vorher mitbekommen haben, Sergeant Kex hat sein halbes Jahr voll gemacht. Ja. Yeah. Dann haben wir, ist das Man oder Mau? Sven? Digga. Ey, ganz ehrlich, ist das Mautus oder Mantus? Mamtus? Also, ich weiß es nicht. Dark. Ich glaube, es ist Man. Gib mal nee. Das dyslexischen nee. Barbaren. Digga, bist du nicht? Also, neu zum Pack dazugestoßen für Abo Number One ist Dark Mentos. Hello! Hello! Hello. Mentos. Genau, Dark Mentos zum 1., Sergeant Cakes zum 6. und Keytaker zum 12. 12. Hey! Zum 12. Das ist ja voll. Ein Jahr. Und er ist tatsächlich, stimmt, oder? Ja. Ein ganzes Jahr. Holy shit. 12. Ist das, ja, ganze Jahr. Ist ein zwei Sven, ne? Ich hau dir die Mauli. Aber also Keytaker ist eine ehrliche Haut, denn er sagt, ich habe ursprünglich abonniert, um einen Dice Trade zu gewinnen. Ah. Macht weiter so. Ich freue mich auf Staffel 2. Ach so, ja. Die Verlosung. Genau. Schreib mal noch Keytaker auf, einer, ne? Ja, mal. Oder ist er jetzt schon drin? Nee, er hat ja verlängert, ne? Ja. Ja, dann. Zum dritten Monat subscribed hat Cordovan van Streitzig. Cordovan van Streitzig, der geilste Name, den ich jemals gehört habe. Und he did it again. Nein. Eine 5-Euro-Spende von Sofortabbruch 3000. Sofortabbruch 3000. Name of my sextape. Der sagt... Er sagt, nehmt diese Handvoll Taler mit auf die Reise durch die zweite Etappe. Bussis auf Bauchis. No, Bussi. Ja. Und das hat er schon anders gesagt. Das ist grandios. Also Pizza an die Mauli und Bussi auf die Bauchi sind unsere neuen Hashtags. Ich muss mal mit Ben reden, ab wann Pizza in die Mauli auf uns übergeht. Ja, okay. Ey, danke euch allen, ihr fleißigen Abonnenten. Wir losen nach der Pause aus. Damit ihr einen Grund habt, wiederzukommen. Dann haben wir eine Abmoderation. Aber da kommt der jetzt beim ersten Monat drin ist. Ich glaube, es hat keiner zum ersten Monat. Ich habe nur Dark Mantus. Ach, Dark Mantus. Ja, der kommt rein. Ja, den müssen wir noch reinmachen dann. Aber das ist ein bisschen... Ich fühle nichts. Ja, aber du fühlst nicht. Ja gut, dann war... Ich fühle nichts, ich habe gehört. Jetzt oder nach der Pause? Ich würde es ganz am Ende machen, also damit wir eine Abmoderation haben. Ja, machen wir ganz und damit, am Ende. Und damit die Leute bis zum Ende da bleiben. Ja, das ist mega schlau, Henne. Ich weiß, ich habe mich gar nicht für so manipulativ und falsch gehalten. Nein, ja, ich bin ein Scharlatan-Bade. So machen wir das. Also, es ist jetzt Runde 10 Minuten vor. Wir hoffen, ihr hattet bis jetzt Spaß an dieser RP-intensiveren Folge. Was ich ganz nice finde. Ich find's super. Wusste, was passieren wird, wenn mein lieber Marty dabei ist. Wir sehen uns um 5 nach wieder. Wir freuen uns. Ihr freut euch. Was für ein schöner Abend. Is nice. Bis gleich. Am Ende. Doch. Oh, wir sind da. Online. Nein. Hallo. Ja, hallo. Müssen wir nicht zwei Sachen verlosen? Also. 1000. Hä? Wir müssen zwei Sachen verlosen, aber das machen wir am Ende. Alles. Okay. Ihr wacht auf durch ein... Oh mein Gott, das ist ja wirklich eine dicke Echse hier. Und ihr hört einen Schuss von Kalim durch die Gegend hallen. Was mache ich jetzt mit all meinen Würfeln? Würfelt Initiative vor allem. Würfeln. Das kannst du mit all deinen Würfeln machen. So, jetzt kann ich sagen, was ich eben nicht sagen wollte. Fun Fact, wer sich erinnert, der erste Kampf in Season 1 war tatsächlich auch aus Zelten heraus. Oh yeah. Hashtag Hirschberg. Hashtag Throwback Sunday. Random. Oh, Jesus Christ. Was hast du? 2. Der am schnellsten am Start sein sollte. Hast du nicht auf deine Decks? Nee. Oh, belastend. Meine. Du hast eine SC-Fan. Ja, Werte sind scheiße. Okay, Finn! Ich hab eine C. Wow. Aber Hauptsache mal aufreißen, ne? Ja. Eine nicht naturelle 20. 15. Wunderschön. Finde ich auch mal ganz angenehm, halt nicht immer irgendwie so mit einer 22 sonst wo in der Liste zu stehen, sondern erstmal zu gucken, was überhaupt passiert. Ist Akira wenigstens schneller als ich. Nika, du bist als erstes dran. Yippie-yay! Meine Bakun. Nicht viel. Nein. Das ist ein sehr schönes Stück. Brian, wie heißt dieses Stück? Barbarian Tango. Es ist der Barbarian Tango, meine Damen und Herren. Können die Mucke übrigens für den Kampf ruhig ein bisschen lauter machen? Und ein bisschen mehr ominöser. Ja, du hast ja auch so Kampfmucke irgendwo. Mein Strix hat keinen Mach mal Stimme Alarm gegeben. Nein. Ich habe lieber von spanischer schönen Musik direkt so. So, meine Freunde, Nika, du bist als erstes dran. Du hörst, wie gesagt, den Schuss von draußen, den überraschten, immer noch trunkenen Schrei und ein reptiloides Zischen. Kann ich identifizieren, von wem der Schrei kommt? Definitiv von Karl. Okay, ich renne aus dem Zelt raus. Okay. Was sehe ich? Du siehst eine bläuliche, echsenartige Kreatur mit 8 Beinen und einem langen Schweif. Ist das ein Behir? Schuppig, mit gleißenden, bläulichen Augen, der gerade dabei ist, sich in den immer noch trunkenen Karl zu verbeißen, der es gerade so geschafft hat, sich irgendwie von der Bahre, die ihm seine Kameraden in wissenschaftlicher Neugier aufgestellt haben, runterzurollen und jetzt irgendwie verzweifelt versucht, hat einen Schildzauber in die Luft geworfen und das Wesen beißt dagegen immer mal wieder, prallt allerdings ab. Du guckst dich rum, vom Feuer erleuchtet, siehst du Kalim, der eine Pistole bereits abgefeuert hat, die Mündung immer noch am Rauchen ist und eine Kugel anscheinend in die Flanke des einen Wesens eingeschlagen ist. Weiter vom Feuer erleuchtet siehst du zwei weitere der achtbeinigen reptiloiden Wesen, die durch die Gegend gucken, aus ihren Augen steigt bläuliches Feuer auf. Hinter ihnen siehst du andere Kreaturen. Sie ähneln diesen Wesen in ihrem Körperbau und in ihrer Färbung und auch in dieser Bulligkeit, laufen allerdings auf zwei Beinen. In der einen Hand haben sie einen massiven, geschuppten Schild, in der anderen eine hölzerne Keule, die immer wieder mit Zacken von schwarzem Stein offenbar besetzt ist. Auch sie haben irgendwie dieses bläuliche Feuer in den Augen, sehen praktisch nur aus wie aufrecht gehende, ein bisschen gestrecktere, bulligere Version dieser achtbeinigen Wesen, die sich jetzt hier durch das Lager am Schleichen sind und sich als erstes auf den am Boden liegenden Karl gestürzt haben. Ich würde gerne ein Stück weit Richtung, wie heißt er, Kalim? Kalim gehen? Mhm. Kalim. Ja, noch ein Stück weit. Ja, ist auch geil. Ja, sag. Also, Also gerne in 10 Fuß Reichweite von dem. Ist das ein Behir? Nein. Nein, okay. Von dem Ding. Okay. Und Lightning Lure auf S. Carsten. Und ich bekomme bitte einen Strength Save gegen eine 15. Okay. Das ist eine 16, die zu einer 19 wird. Damit ist das gefailt und ich schlage einfach einmal drauf. Okay, du holst einmal aus, blitzend bildet sich die Lichtpeitsche, versucht einmal das Wesen zu ergreifen, funktioniert nicht, schüttelt den Blitz ab, als einmal die Gläfe kreisen lässt und auf das Wesen einschlägst. Allerdings nicht triffst und an der harten Rüstung, dieser natürlichen, knöchernen, vielleicht ledernen Echsenrüstung abprallst. Und mit einer Bonus-Action werde ich Kalis Rüstung aktivieren. Okay. Mit Slash. Als der weiße Helmbusch blutig rot überläuft, die einzelnen Segmente der Rüstung knirschend ineinander greifen, du merkst, wie so dieses Schild um dich herum aufgebaut wird, die uralte Magie der 4. Legion. Karl ist dran. Oh! Und muss erstmal einen. Was ist das? Constitution Saving Throw. Den er schafft, bevor er fump, sich 30 Fuß immer noch im Liegen hinter die nächste Kiste teleportiert. Oh! Ja. Ein kreisenden Firebolt auf das erste Wesen abfeuert. Danach ist Himmler jetzt dran. Der auch trifft. Hä? Ich zweite 10 für. Aber der kommt zuerst. Tür. Und der zweite. Auf den DMT trifft auch. Er hat ja nur kein Schild. Ja, Space. Ja, so, ja, I know. Film stürzt aus dem Zelt mit dem Herausforderer im Anschlag. Ja, das nächste Ziel. Kriegt einer ab. Okay. Yes. Gut. Ganz normal. Ich rage. Ja. Dann haben wir eine 18. Das trifft. Und eine 20. Das trifft auch. Sehr nice. Der erste Angriff sind 9. Oh, ich bin so schlecht im Rechnen. 17. Die Kette gibt mir ein plus 1 auf Damage. Ja. Gut, dann sind wir bei 18. Okay. Für den ersten. 12. 21 für den zweiten. Okay. Nice. Rasiert. Nice, shit. Okay. Du sprintest raus, der Herausforderer. Das uralte Schwert, das in den letzten Monaten mit so viel Blut gekostet hat wie selten zuvor. Schwingst es einmal, schwingst es zweimal, merkst, wie so dieser Kampfrausch dich wieder ergreift, rennst nach vorne, duckst dich unter dem ersten Biss in deine Richtung, ziehst es einmal nach oben, drehst es um, sticht es von einmal in das Wesen rein, sicher in dem Wissen, dass dieser zweite Streich es getötet haben muss, bis es zu dir hochguckt, du zurückziehst, dich zum nächsten Streich bereit machst, als wieder ein donnerndes Knacken von der Seite des Feuers erklingt, als Kalim die zweite Waffe rausgeholt hat und sie abfeuert. Was für ein netter Flip. Ich sag dir. Auch die sich tief, tief in die Seitenpanzerung des Wesens reinbohrt. Auf der anderen Seite fast wieder rauskommt. Du siehst so eine Wölbung, die sich tut. Und bläuliches Blut raussickert. Dort, wo der Boden berührt wird, zischend verpufft. Das Wesen allerdings noch lebendig zu sein scheint. Das bringt uns zu dem einen Wesen, das sich jetzt im Todeskampf sich einfach nur der nächsten Bedrohung entgegenstürzt. Das ist eine Natural 20. Warning Flair. Das trifft nicht. Fimla, das Wesen verbeißt sich in dir. Du bekommst einmal 7 Piercing Damage. Muss ich das wirklich aufschreiben? Und du bist instant tot, weil Lethal Poison. Und 10 Poison Damage. Mhm. Das zweite der Wesen. Ja? Poisoned? Nee, du kriegst nur den Poison Damage. Stürzt sich auf das nächste Ziel, was Nika ist. Auch auf dich. Das ist ein nicht nennenswertes Ergebnis und das ist eine 18, was in diesem Fall auch nicht nennenswert ist. Als es einmal an dir vorbeibeißt, das zweite Mal triumphierend um deine Wade seine mächtigen, steinmalenden Kiefer schließt, allerdings an dieser ätherischen Rüstung, die sich um dich gebildet hat, zweimal abprallt. Keine Chance. Damit sind wir bei Finnen. Du hörst jetzt von draußen die Schlachtgeräusche. Ich stürze natürlich auch aus dem Zelt hinaus. Okay. Ist jetzt diese zwei, die hier hinten, sind auch alle Evil Knievels? Ja. Oh boy, das ist ganz schön viel. Ja gut, dann sehe ich diese zwei Kreaturen und suche mir, gucke durch die beiden hindurch und fokussiere den Erdpunkt hinter ihnen und caste Shatter. Mhm. Das ist einmal ein Constitution Save von beiden, bitte. Das ist ein nicht geschaffter Save und das ist ein geschaffter Save. Okay, dann gibt es einmal so 1, 5, 3, 9. Fantastisch. 15 Thunder Damage bzw. 7 für den anderen. Okay. Das erste Wesen zersplattert einfach nur in Fimlas Richtung, als von hinten diese Soundexplosion kommt und du hörst den Knall nicht selber, du siehst nur so diese Welle, die dir entgegenkommt und bist schon so, oh, nicht schon wieder. Also, du kopfüber bedeckt wirst mit Resten von Echsenhaut, Fleisch und Blut. Und, die einmal durch die Hand fährst. Das andere Wesen scheint nicht besonders beeindruckt davon zu sein. Wurde nur nach vorne gehauen. Nika, du presst es einmal zurück und es steht jetzt vor dir. Ich rufe nur von hinten. Fimla, ich habe deine Sprache gelernt. Sorry! Ist das eine Inspiration? Ja. Okay, das ist eine Inspiration. Okay. Wenn du mich so fragst. Die anderen Wesen scheinen jetzt dran. Ihr hört eine knurrende, tiefe Sprache, mit der sie sich zu verständigen scheinen. Verteilen sich jetzt. Einer läuft direkt hier rüber und stürzt sich auf Kalim. Der nächste rennt zum Zelt und reißt jetzt die Tür davon auf. No! You don't! Während er sich hierhin begibt und einen schartigen Speer, einfach nur eine hölzerne Lanze, wo vorne ein spitzer, zusammengehauener auch Obsidianstein ist, wirft es einmal nach Finnen. No, he won't. Das ist eine 15. It doesn't. Okay. Du dich zur Seite drehst, der Speer an dir vorbeifliegt, einmal durch das Zelt durch und auf der anderen Seite im Dschungel verschwindet, wo es ein Brrr gibt und ein Flap, Flap, Flap, Flap, Flap, Flap, als mehrere der Papageien jetzt in die Luft aufsteigen und sagen, hallo kleiner Piepmatz! In der Ferne verschwinden. Bla! ihr hört jetzt in der Ferne ein eine Art Beben und der Boden beginnt ein bisschen zu wackeln. Das bringt uns zu Akira, die jetzt hinter den Kisten auftaucht, wo sie anscheinend noch gelesen hat oder sich versteckt hat. Niemand weiß es. Und ein eine enorme Feuerkugel hier berstet, die beiden mit reinbringt, ohne diejenigen zu tangieren. Das sind allerdings zwei geschaffte Saves. Sei doch mal so lieb und würfel einen Fireball für mich. Kannst du jetzt einfach den so auskippen? Nee, es sind 10 Stück. Ah, okay. Wow. Naja, 2 Einsen auch, ne? Also egal, aber 12. Auch ordentlich. Die Einsen kann sich rerollen. Oh! Was sind schon mal 23? Okay! Das ist eine 33? Wenn es eben 23 waren, ohne die Einsen, und jetzt eine 10, dann sind es 33. Plus 26 plus 7 sind 33. Okay, durch die Hälfte sind 33 durch 2 sind 17, 16. 16. Oh, warte mal, es kommt noch einer dazu. Es sind 4, 7, 8, die 6 sind es. Ja. Dann kommen noch 4 dazu. Okay, 37. Sind 18 dann in dem Fall. 37 durch 2 ist auch viel einfacher. Okay. Und. Also, wir sollen. Quick Mess. Als die Feuerexplosion detoniert, weitere Vögel um euch herum aufsteigen. So die letzten Wasserreste, die hier so heruntergekommen sind, in dem letzten Platzregen dieses tropischen Ortes, verdampfen. Und sie das brauchst du das mehr. Schnipst noch 2-mal. Und geht wieder so ein bisschen mehr in Deckung. Das bringt uns zu Random. Ja, ich stolper aus dem Zelt raus. Und kasse Animate Objects. Okay. Wie groß ist das Netz? Das Netz ist large. Large? Ja. Gut, ich belebe einmal das Netz und 6 Fackeln, die da rumliegen. Okay. Du sprichst den Zauber. Die Luft um dich herum verdichtet sich. Ihr seht für einen Moment Random verschwommen da, als er diese Gestenform und ein Wort der Macht ausspricht. Das Netz sich jetzt ruckartig erhebt und webend und wabernd dasteht. Sich kurz einmal wie umblickt, wie dieser Teppich von Schön und das Biest. Sich einmal so zur Seite umdreht. Aladdin. Nein, bei Schön und das Biest werden doch auch die, Gegenstände. Daran habe ich gerade gedacht. Scheiß mal auf Aladdin, Digga. Meine Güte. Ist ja auch egal. Letztens. Meine Fresse. Ich dachte, der spielt Sonic. Und 6 Fackeln jetzt in die Luft schweben, in kleine strohige Beine. Das sind so Tiki-Fackeln. Mit diesen Tiergesichtern, kleine strohige Beine aufstehen. Small. Und wie in so einem Tanz jetzt anfangen, langsam um das Netz herumzulaufen und auf dein Kommando warten. Ich möchte, dass die Fackeln. Welches? Es gab ja ein großes Viech und 3 kleinere. Es gab 3 große, massige, eher humanoide, in Anführungszeichen, Gestalten. Und es gab 2 von diesen 8-beinigen Bestienwesen, wovon 1 aber schon tot ist. Okay, dann stürzen sich die Fackeln auf die 8-beinige Bestie und das Netz wartet darauf, dass es halt irgendwie so ein bisschen zusammenbricht, um es dann wie so ein Pokémon zu fangen einfach. Okay. Also. Sind die an deine Initiative geteilt? Würfelst du deine eigene Initiative für die? Was geht bei denen ab? Kannst du sie mit deiner Bonus-Action befehligen? What's the deal? Während du das liest, Nika, du bist dran. Yo. Ist der Du gibst mir bitte einen Constitution Saving Throw, als dein Blick von den blau leuchtenden Augen des Wesens aufgefangen wird und du merkst, wie sich etwas in dir erhärtet. 12. Okay. Du beginnst zu merken, wie Magie in deiner Seele anfängt, Fuß zu fassen und sich eine steinerne Schicht über deine Haut bildet. Bonus Action. Ja. Kann ich trotzdem noch angreifen? Du bist zumindest restrained. Okay, aber ich kann theoretisch noch angreifen. Du kannst noch angreifen, ja. Okay. Bonus Action. Okay. Ja. Der Typ vor mir, hat der schon was abgekriegt? Das Wesen vor dir hat gerade die Hälfte des Fireballs kassiert. Sehr gut. Dann möchte ich einmal Toll the Dead auf SK senden und ich bekomme bitte einen Wisdom Save. Okay. Das ist ein nicht geschaffter Wisdom Save. Super, cool. Dann kriegt er 2d12 in die Mauli. Necrotic Damage in die Mauli. Die allerdings nur 7 insgesamt ergeben. Okay. Und dann kriegt der von mir nochmal, mit Disadvantage wahrscheinlich. Ja, weil du restrained bist. Einen geklatscht. Okay. Ist das ein D20? Das ist ein D20. Mit einer 1. Das trifft nicht. Du schaffst es, diese ätherische Glocke hervorzuklingeln und ihr alle hört so dieses dunkle Dong. Und nur dieses Wesen scheint plötzlich zu erzittern. Aus der Nase läuft jetzt schwarz-bläuliches Blut. Und eins der Augen beginnt zu zucken, als es schmerzerfüllt den Kopf zurückwirft. Allerdings schnell genug sich herumdreht und mit dem Schweif einmal nach Nika peitscht, die jetzt langsam, als ihr es gewohnt seid, mit der Glefe ausholt, sie am Handgelenk trifft und wieder zurückgeschleudert wird. Ihr seht jetzt auch, wie diese dünne Steinschicht beginnt, sich um Nika zu bilden. Das bringt uns zu Karl. Ja. Und auch auf eine Stelle zeigt und jetzt auch hier eine erneute gigantische Explosion. Das geht hoch. Das ist ein geschaffter Dexterity Save. Ich möchte bitte nochmal einen Fireball von dir haben. Und das bin ich für Fimla. Fims schlägt. Vor ihm steht dieses Viech mit blauen Augen, ne? Ja, ich kann es euch mal zeigen. Es sieht ungefähr so aus. Ja. Hau mal rauf. Geil. Kann der eins rüber? Nein. Nee, okay, ehrlich. Gut. Ja, ich schnetzel mit dem Herausforderer auf ihn ein. Okay. Das ist eine 29. Trifft. Und die zweite ist eine 13, aber ich bin ja ein. Inspired. So, ja. Eine 16? 16 trifft, ja. Sehr geil. Und. Ja, ich bin Warpriest. Ich nutze meine Bonus-Action für eine weitere Attacke. Yes. Weil Divine Domain. 15. Trifft gerade. Nice. Gut, das sind. Weil ich rechne. 17 und nochmal 10, 27 plus 9, 18, 27 plus 27 sind 40, 54. Okay. Hast du nicht gehört? Zwei windmühlengleichen Schlägen rosenst du einmal das Wesen in drei Teile. Oh Mann, oh. Rasiert. Literally rasiert. Boom. Boom. Als du einmal zweimal den Herausforderer wirbeln lässt und ihn vor dir in den Boden stampfst und dich ein Netz von der Seite. Du wusstest nicht, dass Netze vorwurfsvoll gucken können, aber es sich so an dir vorbei und sich wieder aufrichtet und sich jetzt so ein bisschen planlos zu dir umdreht und auch die Fackeln so ihren lustigen Reigen beendet haben und sich auch so ein bisschen schief liegen und ihre verformten Tiki-Gesichter dich jetzt so ein bisschen angucken. So ein frowny face. Yeah. Kalim, ohne eine Sekunde zu vergeuden, lässt die nächste Waffe fallen, zieht die nächste Wumme von seiner Brust, holt zweimal mit dem Säbel aus und schlägt nach dem Wesen vor ihm. Den ersten Schlag kann das massige Wesen mit seinem schuppenbesetzten Schild parieren. Auch der zweite Schlag, diesmal mit seiner Obsidian-Keule, prallt er dagegen. Kalim nimmt den Schwung auf, dreht sich einmal, steht direkt vor ihm, schießt ihm einmal in die Mauli. Das ist ein. Da muss ich jetzt tatsächlich gucken, weil das am Dex-Angriff ist. Auch das. Die Explosion der Bleikugel geht genau in dem Gesicht des Wesens in die Luft. Und es strengt einfach nur so die Stirnfalten zusammen und plopp. Eine bleierne Kugel fällt daraus hervor und es guckt ihn jetzt an. Oh, verdammt. Und lässt auch diese Waffe fallen, nimmt jetzt seinen Säbel in zwei Hände und geht eher in eine defensive Stellung. Damit folgt ein weiteres Wesen. Bringt einen dieser Felsen, der da umgestürzt ist, bricht zur Seite und es scheint aus dem Boden da rauszukommen. Es guckt noch mal kurz nach unten. Und in so einer Art, als wäre es eine Schlange, der Beine gewachsen wären, macht es sich auf den Weg nach vorne. Und sprintet seine. Es ist nicht besonders schnell, es scheint eher schwerfällig zu sein. Geht allerdings hier hin. Ihr hört jetzt ein Pfeifen aus dieser Richtung, als das Wesen anscheinend ein Kommando an das Wesen zu richten scheint. Welches Wesen an welches? Das Wesen an das Wesen. Mhm. Das jetzt. Also, das ist eins der Humanoiden, das ist eins. Okay. Das bringt uns zu Finnen. Und ich hätte gerne. Nee, doch nicht. Okay. Wuhu! Wunderbar. Ich würde gerne diesen Punkt hier anvisieren. Diesen Hiesen, ja. Und bekomme von diesen drei furchterregenden Kreaturen einen Constitution Save. Okay, der erste ist eine 16. Das ist gefailt. Der zweite hier ist eine. Ist gekockt. Natural 20. Und der dritte, könnt ihr bitte aufhören, auf meine Würfel zu gucken? Und der letzte ist ein gefailter. Wunderbar. Dann gibt es 10 Thunder Damage, beziehungsweise 5 für den 10. einen. Und dann gehe ich ins Zelt. Leg mich schlafen. Ihr macht das schon. Good night, die Night. Okay. Joink. Ich stell dich mal hier hin. das bringt uns zu diesem Wesen. Dieses Wesen verschwindet jetzt im Zelt und ihr hört ein eine weitere Entladung und das stolpert einen Schritt nach hinten. Ja, scheint getroffen worden zu sein. Echt, ich kann es ablenken. Den Uhr. Setzt allerdings den Weg danach wieder hier rein fort. Das Wesen stürzt sich jetzt mit all seiner Massigkeit auf Kalim, lässt den Schild fallen, nimmt die Keule in beide Hände und treibt es zweimal auf ihn nieder. Schafft allerdings dem ersten Angriff elegant auszuweichen. Der zweite bringt ihn ein bisschen in Bredouille, bevor... Ich könnte etwas Hilfe hier drüben gebrauchen. Stößt es ein letztes Mal zurück. Oh, schwingt zweimal das Schwert, geht wieder in Position. Das Wesen sprintet auf Fimla zu, auch Schild fallen gelassen, einfach nur zweimal die Keule. Einmal von der Seite, einmal von der anderen. Das ist eine 25 und das ist eine 19. Yes. Okay. Du bekommst einmal 9 Slashing Damage und einmal 11 Slashing Damage, als du merkst, wie mit jedem Schlag diese Obsidian-Keule kleine Splitter in deiner Haut stecken bleiben und tief darin eindringen. Mach dir mal bitte ein X oben drauf, dass ich dran denke, dass du gesplittert bist. Und X mal 2. Er ist da drin, er ist da drin. Und ihr hört jetzt auch Kampfgeräusche aus diesem Zelt hervorklingen. Ja, ich merke schon. Sag's mal, erste bei dir, Runde, unsere Auftraggeber sterben einfach alle komplett. Ja, dann müssen, sind wir wenigstens an nichts mehr gebunden. Das ist die richtige Einstellung. Das waren die Guardians. Das bringt uns zu Akira, die auch einmal schnipst und sich mit unnatürlicher Geschwindigkeit hierhin begibt. Und mit ihrer Bonus-Action dahin teleportiert. Das bringt uns zu Random. Ich befehle erst meinen Geräten, wollte ich gerade sagen. Vielen Dank. Dass sie das Viech angreifen sollen. Okay. Also 6 Fackeln auf das Ding und dann halt wieder selbes Szenario. Netz hält Action, bis das Ding halt irgendwie schwächen zeigt. baut sich jetzt davor auf, während 6 Fackeln jetzt auch wieder sich tschak, tschak, tschak, tschak, tschak, drumherum in den Boden rammen und leise im Wind wiegen. Bitte, wenn, es an, wenn sie angreifen, ja. Greifen sie an. Ja. Über eine 15 müssen sie kommen. Also die hat einmal 21, 20 und 24. Das sind Treffer in meinem Buch. Und einmal eine 23, eine 21 und eine 9. Fucking hell. Also 5 Treffen. Ja. Fucking hell. Die bitte machen. Gib dem Mann einen Würfel. So, soll man nicht so lange fackeln. Genau. Okay, das sind 14 plus 19. 27 plus 4 sind 31 plus 5 mal 2 sind 41 Schaden. That's true. Bludgeoning Damage. 1d8 plus 2. Ja. Okay. Wie bitte? 41? 41. Okay. So, brachial. Ja, ja. Die hauen einfach immer mal wieder mit ihren Köpfen nach vorne. Es steht mittlerweile fast in Flammen, wird immer mal wieder geschlagen von der Seite. Jeder macht einmal den Tonk nach vorne. Das Wesen dreht sich zu dem Wesen, was macht Tonk von hinten. Es dreht sich zu dem Wesen, Tonk. Und es wird einmal, als wäre es Cäsar in den Iden des März von allen Seiten gefackelt. Okay, wie sieht das Viech jetzt aus? Angeschlagen. Sehr angeschlagen. Sehr angeschlagen? Sehr angeschlagen. So angeschlagen, dass das Netz sich sagen würde, hey, ich stürze mich drauf? Ja. Dann stürzt es sich drauf. Okay. Keine Ahnung, was es dann würfeln soll. Aber also, möchte es angreifen oder möchte es, dass es einen Grappling-Check macht, um es zu fangen? Wahrscheinlich das. Eher das. Okay, dann gib mir doch mal einen Athletics-Check für das Netz. Das ist large, ne? Cool. Dann hat es sogar plus 2 drauf. Und es hat sogar Advantage, weil es größer ist, glaube ich. Ja. Ja, dies ist eine Pokémon-Episode. Es ist eine 14. Okay, gegen die Natural One ist das tatsächlich sehr positiv, als das Netz in die Luft springt, sich kurz von dem Aufwind des Feuers treiben lässt und dann wie ein Wrestler herabschießt, auf es rauffällt, sich einmal, zweimal um das Wesen wickelt und nimmt und es jetzt wie eine Wurst eingeschnürt in dem Netz. Gut, das war's mit den Viechern. Ich bewege mich... Ich bewege mich an dem hier vorbei. Mhm, wo willst du hin? Hier hin, okay. Und schieße einen Chromatic Orb auf Level 3 auf den und den. Okay. Also Twins. Twins, ja. Da. Erst sagen wir, auf den vor mir ist eine 21. Trifft. Und der andere ist 27. Trifft auch. Das Level 4 sind 5d8. Also erstmal den vorderen bitte. Genau, der erste Wurf, das sind 10, 15, 22, 25. Okay. Ja. Und der zweite. Ich nehme einfach Classic Feuer Damage. Classic. Und den empower ich. Okay. Nächster Sorcerer Point weg. Ja. Oh, das, welcher war der? Ach, weiß ich nicht. Mach nochmal, ich hab gesehen, dass er was anderes war, also ist easy. Ja, wow. Okay, dann sind das 14, 18, 23, 24. Okay. Gut, dann gib mir mal bitte 2d20. 1d20 meine ich. Okay, nichts passiert. Als du merkst, wie in dir etwas hochsteigt und du, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist tatsächlich nur ein Rülpser. Ja. Das bringt uns zu Nika. Du gibst mir bitte einen weiteren. Das ist deine 22. Okay. Damit endet der Effekt, der von dir Besitz ergriffen hat. Großartig. Ich möchte gerne. Bevor ich loslaufe zu dem Typen, der Fimla angreift, ja. Toll the Dead casten auf den Typen bei Kalim, okay. Der mir bitte wieder einen Save gibt, und zwar einen Wisdom Save. Das ist eine Natural 17. Okay, dann hat er das geschafft. Damit renne ich vor auf den Typen bei Fimla. Ja. Und haue den Typen einmal. Ja, du hast Advantage, weil Fimla. Ah, oh, geil. Oh ja. Yeah. Oh, nicht so geil. 15. Okay, das trifft gerade, da er sein Schild weggepackt hat und jetzt seine Keule in beiden Händen führt. Hier rein. Ja. Don't. Das sind dann bitte einmal 16 Damage. Okay. Ah nee, Quatsch, Entschuldigung. Ich hab die ganze Zeit das Falsche gedüngst. Ich verzeih dir. 12 Damage. Ich verzeih dir doch nicht. Es sind sogar 16 dann und nicht nur 15. Also Attack. Und dann einmal Action Surge, please. Yes. Ich hau ihn einmal mit Green Flame Blade. Okay. Mit Advantage. Okay. Ja, das ist eine 27. Das trifft. Das sind einmal 11 Slashing Damage. Okay. Plus 4 Fire Damage. Okay. Und dann eine weitere Attacke gegen ihn. Yes. Der ist cocked. Das ist wiederum eine 27. Das trifft auch. Nee, das sind 7 Damage. Mach so wenig Damage, I hate this. Okay, das war's. Nika, ein Fighter leidet im Stillen, okay? lass dir das gesagt sein. Ich habe viel Zeit mit sehr mächtigen Barbaren verbracht. War nicht Caleb auch ein Fighter? Ja, deshalb. Aber der hat super viel damit gemacht. Ja, weil der DM ihn mochte. Hm. Nicht weil also, der das Fighter kriegt. Wenn ich das jetzt so frauenlogikmäßig auseinandernehme, dann machen wir weiter. Weil der DM dich mag, hast du dein Augenlicht wieder. Oh. Nein, eigentlich nicht. Das hast du dir verdient. Danke. Das bringt uns zu. Ich weiß. Wer tut das schon? Das bringt uns zu Karl. Der trunken versucht, über diese Kisten zu klettern. Furchtbar versagt, prone fällt, halbes Movement benutzt, um wieder aufzustehen. Und das nochmal. Und eine wirbelnde, chaotische Masse in Richtung dieses Wesens abfeuert. Ja, eine Höllenspirale. Hui. Säure an einer der Statuen runtertropfen. Ich habe noch gar kein Geld, ne? Sorry, Chef. Krieg halt. Und sich einmal zur Seite übergibt. Wow. Das bringt uns cool zu Zeug, Fimsen. Du gibst mir bitte einen Constitution Saving Throw am Anfang deiner Runde. Ja. Ich habe zweimal X da stehen, ne? Ja, das ist was anderes. 26. Okay, du versteinerst nicht. Das ist schön. Das ist schön. sieht einer irgendwie aus, als ob er die Kommandos gibt in dieser Riege? Also du merkst, dass die aufrecht gehenden Wesen eher die, die sind, die die Hosen anhaben. Unter denen scheinen aber alle gleichberechtigt zu sein. Okay. Ich hebe den Herausforderer und caste Compelled Duel auf den Kollegen von dem Zelt. Das ist Akira. Achso. Und der andere Kollege ist im Zelt. Gut. Dann bewege ich mich zum Zelt. Okay. Easy beats. Wie viel? 40 hast du, ne? 40. Ja, schaffst du. Ja, schaffst du. Komm ich hinein? Du kannst hineingucken zumindest. Ja. Und du siehst da jetzt einen von ihnen, der immer noch mit dem Schild ausgerüstet ist, der gerade dabei ist, Johann zu Leibe zu gehen, der auf einer Seite ein Rapier gezogen hat, auf der anderen Seite eine Feuerwaffe hat und ihn so ein bisschen auf Abstand hält, auf ihn zielt, während er einfach nur ein weiteres Mal auf ihn zugeht. Eine tiefe Schusswunde hat das eine Wesen schon. Ist er in Reichweite? Nahkampfreichweite? Im Nahkampfreichweite nicht, nein. Er ist ziemlich genau da, wo er gerade ist. Dann, Compelled Duel. Compelled Duel. Ich kriege einen Wisdom Save. Yo, 15. Goddammit, das ist eine 16 plus... Ach, tu doch nicht so, als ob es dir leid tut. Hm. Ja, reicht doch schon. Hast es geschafft. Plus 0. Okay. Dein Boy da hinten kriegt auch noch eine Attack of Opportunity, wenn du möchtest. Du bist dran vorbeigegangen. Gut, dann, Allerdings, du bist 40 Fuß gelaufen. 40 durch 5 ist... 8. Du bekommst 8 Slashing Damage, als die Obsidian-Splitter, die in deinen Muskeln sind, durch dich hindurch schneiden. Mhm. Und du müsstest eine Action benutzen, um sie aus dir herauszuziehen. Das merkt er erst jetzt. Scheiße. Gut, dann war's das jetzt mit meinem Zug. Okay. Das bringt uns zu Kalim, der keine Pistole mehr zur Verfügung hat und jetzt in eine Fechterpose geht und zwei Attacken ausführt, wovon die erste ein Fail ist und wovon die zweite auch ein Fail ist, als das Wesen mit einfach dieser überlegenen Körperkraft ihn zweimal zurückstoßt, immer wenn er versucht, mit eher feinen Angriffen die Deckung des Wesens zu durchdringen. Das bringt uns zu dem Kollegen, der natürlich versucht, den Grapple zu brechen. Also bitte nochmal einen Athletics-Check mit Advantage von deinem Netz. Das war nicht im Döschen drin. Das ist eine 7. Okay, das ist besser als eine 2. selbst plus 3 ist es immer noch eine 5, was bedeutet, dass es nicht schafft, sich aus dem animierten Netz zu befreien. Das bringt uns zu Finnen. Ich stürze aus dem Zelt heraus. Hey, yo. Hey. Das Vieh vor mir, wie sieht das aus? Angeschlagen. Stark angeschlagen? Ja. Okay. Ich bin das trotzdem mal safe. Ich caste Sonic Boom! Okay. Auf mein super awesome Special Rapier. Und swinge erst einmal at this Monster. Okay, do that. Ahude, du der, wie Iggy Azalea sagen würde. Es ist tatsächlich nur eine 13. Damit triffst du nicht. Dann zwinge ich nochmal. Das ist eine 28. Das ich sage eben noch zu Matt, ich muss aber nur eine 5 würfeln. Ich werfe eine 3. But he doesn't. Das sind 8 Schaden. Okay. 8 Thunder Damage. Ja, das Wesen, das eigentlich gerade auf Nika konzentriert ist, kriegt diese enorme Schallexplosion von der Seite. Guck dich an, so eine Seite seines Gesichts ist jetzt verheert, die Zähne bröckeln da raus. Du siehst so seine bläulich leuchtenden Augen, aus denen diese Flüssigkeit jetzt so triefend scheint. Guck dich an. Ich gucke es an, mach so und geh wieder ins Zelt. Okay. Wow. Ist das Zelt nicht sogar kaputt? Nee, das ist das Zelt. Okay. Du rennst rein, drehst dich um und guckst gerade noch, als so eine bläuliche Flüssigkeit dir entgegenschießt, als das Wesen es durch den Zelteingang in deine Richtung schießt, du es allerdings gerade schaffst, dich zu ducken und es gegen die Zeltwand hinten klatscht und das Zelt hinten versteinert und es sich jetzt zu dir umdreht. Nice, ein Steinzelt. Und auch wieder zweimal auf dich hereinprügelt. Das eine ist eine 24. Das schiel ich. Okay. Ja. Das ist gerade auf einschlägt. parierst, es dich runterpresst. Du merkst, dass dieser eine Obsidiansplitter Zentimeter entfernt von deinem Helmschlitz ist. Als du die Muskeln anspannst, das Schild einmal um dich herum aufflackert, dass sie zurückgeschlagen wird, bevor es ein weiteres Mal zum Angriff ansetzt. Allerdings diesmal wieder an dem Schild abprallt, wie du es mittlerweile gewohnt bist. Der nächste Guardian packt sich jetzt Kalim mit einer Klaue um den Hals und versucht ihn ins Feuer zu schieben. Das ist ein Grapple-Check, das ist nicht besonders gut. Von Kalim ist es heute schon deinen Moment noch schlechter, als er Kalim einfach nur nimmt, ins Feuer stößt. Er stolpert, sich nicht rechtzeitig genug fangen kann und einmal gegen die Flammen prallt. Aha. Er sich jetzt dir zuwendet, Fimla, und du gerade noch nicht umdrehen kannst, als du schon diese fette Obsidian-Keule in deine Richtung schmettern siehst. Das ist eine Natural One. Du dich allerdings umdrehen kannst und mit einer schwunghaften Bewegung des Dunklen herausforderst. Bam! Die Klinge parierst, mehrere dieser Obsidian-Zähne absplittern und du ihn jetzt zurückprallst. Er offenbar nicht darauf eingestellt war, jemandem mit noch größerer Körperkraft als seiner eigenen zu begegnen an dieser Stelle. Das bringt uns zu Akira, die sich umdreht, reingeht und ihr hört von innen dann einen erstickten Schrei, als ein Wesen versucht wird, zu geholt Person zu werden, und du siehst, wie während du dich umdrehst, er festgehalten wird in dem Schlag gerade, um Johann eine zu verpassen, und Johann jetzt weiterhin vor dem Wesen steht. Das bringt uns zu Random. Okay, ja, meine Fackeln dreschen auf das Viech ein, bis es ohnmächtig ist. Okay. Das lassen wir einfach mal geschehen. Das passiert nämlich nach Würfel for good measure. Zwei Natural 20s, ja. Okay, du hättest auch noch Advantage. Willst du noch gucken, ob du eine dritte kriegst? Verlulst. Und dann gibt es noch drei Fackeln. Okay. Aber nein, die anderen drei Fackeln, ja. Obwohl ich kann nur denselben Command. Den Fackeln geben. Was für ein Brett, Mann. Nee, genau, dann belassen sie es dabei, stehen daneben. Und ich schieße einen Firebolt auf den Dude vor mir. Den hier? Ja. Okay, ein Firebolt bitte. Nein, ich mein Kill. Das sind 23. Das trifft. Ich krieg was dafür, wenn ich Leute kille. Ich würde das auch sind meine 14. Kills zu klauen. Wie bitte? 14. Oh. Wie eine Feuerwerksrakete löst sich der Firebolt aus seiner Hand, schlittert ein bisschen in der Luft rum und bam, prallt einfach in seinen Kopf rein. Und denkst so, als der rauchende Körper jetzt zur Seite wegkippt und ist aus dem Zelt nur in Staub fällt. Ja. Hallo, kleiner Piepmatz! er tönt um euch herum. Dankeschön. Das bringt uns zu Nika. Hast du dich, Random? Ich laufe in Richtung von dem Typen vor Fimla. Komm ich da ganz ran? Ja. Geil. Ja, einmal mit Green Flame Blade. Okay, mit Advantage, weil Finsen. Jo. Finsen. Das ist eine 27. Okay. Ich mach nochmal den normalen direkt hinterher. For dann habe ich mehr Würfel zu würfeln. Das ist ebenfalls eine gekockte, aber immer noch 27. Jo. Lip. I need another one. Another one. Ich kann rerollen. Den nicht mehr. Das sind einmal 11 Slashing Damage und 8 Fire Damage. Okay. Damage. Ja. Ist es eine Interaction, wenn ich Kalim eine Hand hinhalte? Achso, eine Hand hinhalten, das kannst du so machen, ja. Und wenn ich ihn rausziehen würde, wäre es eine Action, ne? Ja, boy. Okay, aber ich halte ihm die Hand hin, dass er sie greifen kann. Ja, das ist sehr freundlich von dir. Mehr kann ich leider gerade nicht tun. Das bringt uns zu Karl, der erneut versucht, den Fässerhaufen vor sich zu erklemmen, der nicht auf die Idee kommt, dass er auch gerade rumlaufen könnte. Wenn ich hier da jetzt kaputt gegangen wäre, ne? Das wäre witzig gewesen. Du hast eine neue Figur. Kraxelt darüber und trunken stolpert ihr nach vorne. Wir sind raus. Du stehst im Weg. Und ich mach das schon. Und an dir vorbei, sich versucht zu drängen und mit seinem Movement nicht weiterkommt. Das bringt uns zum Film. Das ist so frustrating. Ich bewege mich um den Boy herum, dass ich zwischen ihm und dem Feuer stehe. Ah, das ist so frustrating. Wer liegt im Feuer? Kalim. den würde ich rausziehen. Okay. Du greifst rein. Gib mir einen Athletics-Check. Das ist so fast weg. Ja, aber ich glaub, dann 27. Ich. Okay. Holst ihn aus dem Feuer. Holst ihn aus dem Feuer. Wow. Er mag ich doch ein bisschen. Ja, und dann, das war meine Action. Okay. Dann, es war ein Grappling-Check praktisch. Also, du hast noch eine Attacke. Okay, dann, ja, klopp ich auf den grünen Mann okay. drauf. Okay. Er ist blau, aber ja. Für mich ist er grün. 19. Ja, trifft gerade. Habe ich nur einen oder darf ich beide? Nee, du hast nur einen. Himmel, ja. 14. Trifft nicht. Spaß, 14 ja. Schaden. Oh Mann. Das sind so die Gags, die Leon halt jetzt sein Disposal hat. Ja. Sorry, dass ich mich auf den Gunnlinger auch noch konzentriere. Okay, Kalim ist dran. Und ja, macht seinen Job, rennt hier rein und ihr hört, wie er zwei Attacken in das Wesen haut. Der Mann heute allerdings kein Glück hat. Eine Attacke jedoch durchkommt und. Er hätte auch mal Kalista würfeln lassen. Ja, ist so. Hat er nicht zwei Advantage? Sechs. Wegen Hood Person? Das ist in der Tat richtig. Deswegen gucken wir auf deine Würfel. Das ist immer noch eine 3. Aber danke. Aber immerhin ist es ein Crit. Das haben sich auf meine Würfel zu gucken. das bringt uns. Ich habe auf das Geräusch gehört, okay. Bringt uns zu dem Basilisken, der seinen ersten Death Saving Throw macht. Und ihn schafft. Da sind tatsächlich die gelben mal die besten. Das bringt uns zu Finnen. Ich komme aus dem Zelt herausgestürzt. Hallo! und gehe. Ich stelle mich neben. Ich komme in Richtung Karl. Ja. Ich höre dir zu. Er hat richtig die Idee jetzt. Und schafft es nicht. Das ist so gehässig. Meine Güte, nächste. So. Ja, du läufst Richtung Karl. Ja. Und mach zweimal auf den Geräteboy. Auf ihn? Nein, auf den Menschenvieh. Okay. Auf den Menschenvieh. Aber mit Habe ich Advantage, wenn ich im Melee bin oder wenn Firmler im Melee ist? Wenn er in der Nähe ist, hast du Advantage auf Melee-Angriffe. Es zählt theoretisch als Melee-Angriff, aber es ist nicht im Sinne des Erfinders, deshalb stimmt das nicht. Das heißt, du hast kein Advantage. Ja, dann gehe ich halt an ihn ran. Du kommst nicht an ihn ran. Du hast 25 Fuß Movement. Und die hast du gerade ausgereizt. Toll, war richtig Spaß mit dir. Ja, okay, ich greife an, ganz normal. Das ist eine 26. Siehst du, Martin? Siehst du? Mhm. Siehst du, wie die Stimmung hier ist? Und eine 28. Das trifft beides. So, jetzt kriegt er auf die Mauli. So, ich hatte noch die Obsidian-Splitter. Kriege ich Schaden? Hast du dich bewegt? Ja, ich bin um ihn herum. Oh ja, dann kriegst du nochmal 10 Fuß, dann kriegst du nochmal 4 Damage. Nee, durch 5 sind 2, mal 2. Sind 4. Sind 4, ja. Er kriegt 26 Thunder Damage. Diese alte Künstler sind unglaublich. Not bad. Damit macht es. Jawollek! Okay. Keine Advantage. Das bringt uns zum letzten Guardian, der versucht, Hold Person zu brechen. Was ihm gelingt, ihr hört von drinnen. Und ein. Oh, Scheiße. Und ein. Und ein. Das bringt uns zu. Es ist wie ein Akira. Ohne Bildfilm. Die erneut. Und er versucht. Und er es wieder schafft, sich dem Constitution Saving sich jetzt zu ihr umdreht und mal gucken, was passiert. Random, du bist wieder dran. Ich bin wieder dran, ja. Oh Gott. In einem Zelt ist willkommen der Platz. Das ist richtig. Dann halte ich meine Action und schieße einen Firebolt, falls der Typ nochmal rauskommt. Okay. Das bringt uns zu Nika. Ich renne auf dieses Viech da im Netz zu und hau's zweimal. Du Spast. Okay, ja. Gib mir zwei Angriffe mit Advantage. Wow. Mit Advantage? Ja, es ist restrained. Das ist eine 25. Das ist aber incapacitated, oder? Ja. Und das ist eine 23. Okay. Das ist richtig arm, Nika! Das arme Wesen eine, ist gefesselt! Das erste Mal gerne wieder mit Green Flame Blade. Das Wesen ist tot. Du machst Doppelkrit. So, und dann habe ich noch Movement, dann gehe ich Richtung Zelt und ja, Was? Das bringt uns zu Karl, der jetzt hier ans Feuer stolpert. Kalim! Oh, Kalim, ich hol dich da raus! Ey! Oh, jetzt haben wir das ja alles gesehen, ne? Also. Große Hexe, ich fress nicht, wusste, dass das passieren könnte, wenn das mein Alter hört. Das bringt uns zu Fimmler. Ja, ab ins Zelt, wenn's geht. Okay, du drängst dich an ihm vorbei, trittst in das Zelt rein. 15 Fuß Movement, also am Ende deines Movements. 3, also 6. Also 3. Also 3. Slashing Damage. Und ja, du stehst praktisch dem Wesen gegenüber, das sich jetzt gerade umgedreht hat, um sich auf Akira zu stürzen. Eine 22, eine 29. Triff beides. 10 plus nochmal 18 sind 36. Mhm. Moist Might. Macht ihm das schon den Gar aus? Nein. Ich hab den noch gar nichts gefressen. Dann nutze ich meine Bonus-Action für eine weitere Attacke. Okay. 23. Trifft. 15 plus. Nee, 14. Okay, und das ist dann tatsächlich genug, als du auf ihn zutrittst. Ich möchte ihm sauber die Wirbelsäule heraustrennen. Okay. Beiläufig seine dir entgegenschwingende Keule zur Seite prügelst. Er dasteht, du ihm einmal die eine Körperhälfte hier durchtrennst, einmal die andere Körperhälfte auf der anderen Seite durchtrennst und einmal an ihm vorbei stabst und praktisch einmal seinen Rücken durchtrennst und. Und seine Wirbelsäule in der Hand trägt. Es sind immer noch seine Beine dran und weil du ein bisschen Druck ausübst, bewegen die sich so ein bisschen. Aber wenn du doll genug drückst, lassen die es auch. Und du hältst jetzt so seine Wirbelsäule, die langsam erschlaffenen Beine, während der Rest so um ihn herum blutet. Du siehst Peer, wie er in einer Ecke sitzt. Oh Gott. Und du siehst Johann, wie er sich so das Blut von der Brille wischt, die Knarre wegsteckt, sein Rapier wegsteckt. Das war sehr beeindruckend. Ich lasse den Rage fallen. Teilen wir das auch auf? Nimm's dir. Es ist ganz deins. Also noch ein paar Seasons. Ich meine, in der ersten Season hat er die Hirschhoden mitgenommen, jetzt die Wirbelsäule. Immerhin hat er sein eigenes Wesen zusammen. Und dann würde ich rausgehen und von den anderen humanoiden Wesen ebenfalls. Die Wirbelsäulen heraustrennen. Okay, ja. Du willst Pfeile auf den Wirbelsäulen? Gib mir, was sind das für Monsterpfeile? Gib mir zwei Medicine-Checks. Der erste ist eine 14. Okay. Der zweite ist eine 17. Okay, ja. Es braucht bei dem ersten ein bisschen länger, beim zweiten geht es ein bisschen einfacher. Der erste ist durch die Thunderwave gut aufgeweicht gewesen und es ist ein bisschen so durch Pudding zu graben. So. Zwei beherzte Schnitte, bei der anderen brauchst du ein bisschen länger. Aber ja, du hast zwei sehr, sehr massive, massige, elegant geschwungene Wirbelsäulen, die du jetzt halt guckst und an dir festmachst. Ja, Ruhe kehrt so ein bisschen wieder über das Lager ein. Johann kommt raus. In Zukunft würde ich mir wünschen, dass sie es nicht bis in mein Zelt schaffen, aber... Nickt einmal Akira zu. Vielen Dank, sehr schnell mitgedacht. Und sie. Wir sollten vielleicht das Lager woanders aufschlagen. Habt ihr gesehen, von wo sie gekommen sind? Von der Seite der Feuerstelle, wo das Netz mit diesen toten Monstern gelegt! Du hast mir meinen Kill geklaut? Ich klau dir deinen Kill. Das war kein Kill. Das war eine Echse, die ich fangen wollte. Das war eine Echse, die mich fast umgebracht hätte. Johann! Karl. Du hast recht, Johann. Ich habe nicht im Zelt geschlafen und sie haben mir fast so gefasst. Ich hab's euch gesagt. Baut euch eure Zelte auf. Du hast gesagt, vielleicht gibt's hier gar keine. Ich habe eine andere Insel, hast du gesagt. Es war auch auf einer anderen Insel. Anscheinend gibt es mehr in diesem Archipel mehr Echsen, als ich wusste. Nika, im Kampf geht es nicht darum. Peer, schreib das auf. Wer die meisten... Einfach nur. Nein! Du siehst wieder so ein bisschen dieser Funken über Fimlas Augen, als er nach deiner Hand die Hand ausstreckt und so. Ja, coole Wirbelsäulen. Danke. Ich stürme ins Zelt und krame nach meiner Skelettpuppe namens Skelly und hole sie raus. Mhm. Namens was? Skelly. Skelly! Darf ich dir Skelly vorstellen? Sie benötigt eine. Vielleicht benötigt sie es nicht, aber eine größere Wirbelsäule wäre vielleicht ganz das passend. Eine Marionette, die. Kennst du dieses GIF von diesem Skelett, dass du dieses macht? Ungefähr so sieht Skelly aus. Wenn du so richtig verknüppelt. Es ist ein kleines, vollständig aus unterschiedlich großen und wahrscheinlich von unterschiedlichen Spezies stammenden Skeletten, Marionettenwesen, das immer mal wieder mehr schlecht als recht an Fäden, von denen du hoffst, dass es keine Sehnen sind, bewegt wird. Vergleiche das so ein bisschen mit der Länge der Wirbelsäulen und der kleinen Marionette wahrscheinlich, ne? Es wäre eine große Marionette, eine große Puppe. Klein Arm und klein Bein. Ja, ich habe aber noch was vor mit diesen Wirbelsäulen. Vielleicht eine halbe? Lass mich darüber schlafen und dann... würde ich mir das morgen mal angucken. Er überlegt es sich. Es ist okay. Ich pack sie zurück in mein Zelt. Ich rufe nach Bla. Bla! Ich hoffe, er kommt nicht zurück. Gut, falls noch jemand was braucht, ich bin wieder schlafen. Und dann bewege ich mich. Schon morgen? Ich mich mit meinen Wirbelsäulen zurück in meinen. Umso besser. Schlafsack. Schlafledermatte. Ich gehe auch wieder schlafen, wenn Bla nicht kommt. Klar, ich gehe auch ins Zelt. Ja, also der Zauber wirkt dann jetzt halt auch nicht mehr. Okay, ja. Die Fackeln verlieren so ein bisschen diesen Tiki-Ausdruck, werden wieder ganz normale Fackeln, fallen zur Seite weg. Manche zischen und werden aber ich sammle sie wieder ein. Ich mochte sie. Sammelt sie. Werde sie wieder benutzen. Okay, pack sie so ein bisschen hier wieder hin. Auch das Netz zuckt einmal entschuldigend mit den Schultern, bevor es auch wieder zusammen in sich hineinfällt. Na gut, Akira. Karl schläft eh schon. Ja. Das war unerfolgreich. Nun, wenn wir Glück haben, werden wir nächste Nacht nochmal von Echsen überfallen. Und dann schlagen wir zu. Ansonsten haben wir morgen den ganzen Tag und irgendwas muss jedoch kreuchen und fleuchen, was man sich unter den Nagel reißen kann. Der Meinung bin ich auch. Morgen auf dem Weg. Wir finden schon. Naja, ansonsten nehmen wir die Verrückte und sorgen dafür, dass sie ein paar Vögel... Wer weiß, vielleicht gibt es hier noch größere Vögel. Hm. Ich werde sie auf jeden Fall mit keinen Vögeln mehr anfreunden, so viel ist sicher. Ein bisschen verschwendete Mühe. Nun, es hat nicht jeder so dieses... Egal. Ich geschlafen. Ich auch. Und Kalim steht noch so ein bisschen. Möchte vielleicht jemand anders die Wache übernehmen? Nun gut. Und er macht sich daran so ein bisschen so badass es aussieht, wie er die Pistolen nimmt und wegwirft. So ein bisschen lächerlich ist es wieder, wenn er sie am Ende wieder aufhebt. So eine nach dem anderen für so ungefähr 30 Sekunden am Stopfen, bis sie dann polieren ist und sie sich wieder festmacht. So hebt so die nächste auf und. Also ein bisschen. Ich komme nochmal raus und prestidigitate ihm die Asche von den Klamotten. Ja, danke, mein Freund. Nur dafür. So. Keiner meiner besten Abende, aber. Das höre ich schon nicht mehr. Nein, okay, doch. Ja, er setzt sich wieder ans Feuer. In der Zeit hört ihr noch so ein. Gib's auch Bier. Oh, mein Freund, ich fürchte, ihr habt das letzte verschüttet und der Rest tropft von der Zeltwand herunter. Oh, was für eine Verschwendung. Dunk! Und haut wieder sich nach hinten um. Random, ja, du gehst auch ins Bett wieder. Okay, auch du ziehst wieder ins Feldbett. Ich versuche noch einmal Karl mit ins Zelt zu ziehen. Ja. Wenn ich es nicht schaffe, dann lasse ich ihn einfach da liegen, wo ich ihn nicht mehr ziehen kann. Und, gehst zu ihm hin. Zehrst ihn so ein bisschen. Er. Ziehst nochmal. Oh, es ist wieder eine große Hexe! Nein! Oh, ich sollte besser mal reinkommen. und beugt sich so ein bisschen runter, dass er sich auf dich stützen kann. Also, weißt du, seit Wobbler nicht mehr bei uns ist, wenn du... Ich weiß, erinnere mich nicht an Wobbler. Wenn ich schlafe, ohne zu trinken, spricht er mit mir. Nein. Mit mir auch. Mit mir auch. Jeden Tag. Ich vermisse ihn so sehr. In meinen Träumen. Und so geleitest du ihn rein. Er greift noch so einmal nach deinem Schnurrbart. Bist ein guter Brandon. Bist wirklich ein guter. Schlaf gut. Wir gehen ins Bett. Und rollt sich so ein bisschen in einer Ecke zusammen, wirft sich so den Umhang um. Steck ihn noch zu. Ja, und schläft ein, langsam, schnarchend. Die Rückwand unseres Zeltes ist jetzt auch mit so einem Obsidianstein bedeckt? Ja. Dann würde ich gerne da hingehen und mir mit dem Dolch so eine ordentliche Portion versuchen abzuschaben. Mhm. So, dass ich einen guten Haufen Staub davon oder was. Also okay, das, da oder ich wenn dich, ich Stücke halt mit abbekomme. Lass ich dich nicht mal drauf würfeln. So, du kannst hier die 6 Obsidian-Scherben und irgendwie ein bisschen Staub kannst du ja aufschreiben. Ja, die weitere Nacht verläuft relativ ereignislos. Wer hat von euch die höchste Passive Perception? Ich hab 13. Ich hab 10. Das ist geil. 11. Okay. Ihr hört leise Gespräche von draußen, so Ren, du wachst so mit einem halben Ohr auf. Es scheint, scheinen Akira und Kalim scheinen sich irgendwie zu unterhalten, aber auch an der Sprache. Doch, du sprichst Ang, ne? Mhm. Ja, okay, dann verstehst du, es scheint um Banalitäten zu gehen, so, aber es scheint eher so, die beiden wollen miteinander reden, aber haben sich nicht so wirklich was zu sagen. Und es ist so ein bisschen awkward und ein bisschen Smalltalk, aber sie scheint ihm Gesellschaft zu leisten, drehst dich so ein bisschen um, schläfst weiter. Ja, und am nächsten Morgen werdet ihr alle durch eine Kakophonie von Say my name, say my name, hallo kleiner Piepmatz, say my name, geweckt, als die gesamte Lichtung von kleinen bläulichen Vögeln gefüllt zu sein scheint und ein sehr verwirrter Johann erstmal aus dem Zelt kommt, immer noch dabei ist, sich so ein bisschen anzuziehen, so eine Hose an. Was beim Diekländer Bund geht hier vor? Oh. Gut. Alle Männer, Frauen, Kalim. Und du hörst Kalim, wie er einmal einen lauten Schuss abgibt gegen einen der Töpfe, die hier stehen. Und es geht dann Peng! Und der letzte von euch wacht auch auf. Der Morgenappell wurde gegeben. Und innerhalb der nächsten so 5 bis 10 Minuten machen sich alle fertig. Karl, komm nochmal zu dir. Ey, es tut mir wirklich leid wegen gestern. Ey, du kannst echt gerade nicht auf mich zählen. Ich mach das besser. Du hast alles wunderbar gemacht. Deswegen lagst du draußen und nicht jemand anders. Also, ich meine, wenn jemand perfekt für diesen Job war, dann du. Das ist so lieb von dir. Und ich meine, dein Fireball, der sah großartig aus. Das war. Ja, also ich hätte. Ja. Ich bin stolz darauf, dass du mein Assistent bist. Keine Sorge, Karl. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, es gibt keinen Alkohol mehr. Das ist vielleicht besser so. Sehen wir mal. Ja, und ihr alle versammelt euch draußen und Johann. Nun gut, wir haben ungefähr 6 Stunden Zeit. Holt einmal kurz zu diesem kleinen Lederbehälter vor. Eine kleine Dämon kommt daraus hervor. Ja, genau. 6 Stunden Zeit. Bis die Sonne wieder untergeht. Bis dahin würde ich gerne so viel von dem Tageslicht nutzen wie möglich. Hier, Fimler hat sich bereit erklärt, seine kleine Kompanie in Richtung Norden, in Richtung eines Schiffswracks und einer Ebene zu führen. Ja, ich denke mal, das lässt uns mit dem Süden. Ja, wir treffen uns beim ersten rötlichen Licht des Abends, des Sonnenuntergangs, treffen uns wieder genau hier. Das ist eine sehr vage Zeitangabe. Wenn es orange ist, also ist das schon rötlich oder wenn, was ist, wenn es gar keinen roten Sonnenuntergang gibt? Was ist, kann ich wenn einschätzen, es sich zuzieht und welche Zeit? Kratzt sich so ein bisschen die Bartstoppeln, die über die letzten Tage immer mehr geworden sind. Okay, eine Frage nach dem anderen, bitte, random. Was ist, wenn es einen grünen Sonnenuntergang gibt? Warum sollte es einen grünen Sonnenuntergang geben? Oh, es passieren merkwürdige Dinge, wenn ich am Start bin. Who knows? Wer räumt eigentlich diesen riesigen Tierkadaver weg? Das werden wir dann wohl machen müssen. Wenn die Sonne grün wird, werden wir vermutlich ganz andere Probleme haben. Gut, sobald die Sonne eine andere Farbe hat als die, die man erwarten könnte, treffen wir uns auch wieder hier. Umgehend. Okay. Aber guter Einwand. An diesem Ort kann man nie ganz genau wissen. Deine Frage. Ich habe keine Frage. Sehr sympathisch. Deine Frage. Ich habe auch keine Frage. Deine Frage. Ja, ich brauche keine. Sehr gut. Außer, hat jemand etwas von diesem bräunlichen Tee? Von diesem braun-schwarzen? Kaffee? Kot? Was? Egal. Gut, ja. Schon mal Kaffee getrunken? Junge Ziege. Ich weiß nicht. Vielleicht random, ja. Thessalisches Getränk. Was ist das für Hörner auf deinem Kopf? Ziegen oder Steinbock? Tieflinghörner nehme ich an. Ich mache mich mit meinen Freunden auf den Weg zu diesem Schiff und würde mich freuen, wenn du uns begleitest. Gerne. Akira, Kai, wie sieht's mit euch aus? Sprache von dir. Ich sprach von dir. Ich würde wirklich gern bei Kalim bleiben. Ich glaube, es gestern ganz gut. Du sagst einfach, ich sprach von dir. Aber ich dachte, du bist ein freies Wesen. Ich wollte dich nicht Mensch nennen, aber. Ich bin ein Mensch. Du bist ein Mensch. Random, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ich spreche. Du machst das schon. Mindestens 2-3 Monate. Was dachtest du, was ich wäre? Nur weil ich. Ist das, weil es dunkelhäutig bin? Ist das, weil ich dunkelhäutig bin, Random? Ich hab rote Haut. Ja. Das ist Closer Racism. Guck mal, wie du da rauskommst. Hui. Es tut mir leid. Nein, ich glaube, es liegt daran, dass du einfach nicht dick genug bist. Danke. Ist das jetzt von Racism to Body Shaming? Ich werde, und sie guckt dich so ein bisschen frostig an, ich werde bei Kalim bleiben. Und was Karl macht, Karl sitzt einfach nur am Feuer oder an den Resten des Feuers, grüht sich im Bad rum und sagt, verzeih mir Wobbler. Ja, das ist. Okay, Karl, du bleibst hier. Ich bleibe hier. Bei Akira. Akira, bitte pass ein bisschen auf Karl auf. Ihm geht's gerade nicht so gut. Wenn du ein paar tröstende Worte für ihn hast, das wär schön. Er trauert immer noch sehr am Wobbler. Vielleicht kann ich mich darüber lustig machen, dass er kein Mensch ist. Dann tu das. Das ist das mir recht egal. Ich hoffe, du bist morgen wieder drüber hinweg. Mhm. Ansonsten. Es kommt drauf an, was du mir mitbringst. Wirklich eine sehr nette Freundin habt ihr da. Mhm. Ich bin nicht seine Freundin. Ihr seid auch sehr wortgewandt. Hätte sie nur ein paar Pfunde mehr, dann wäre sie genau mein Typ. Vielleicht sollen wir was zu essen besorgen. Meinst du, weil sie so haarig ist? Ich kann sie euch auch ein bisschen dicker polymorphen, vielleicht. Oh mein Gott. Hätten wir Lucien hier, könnte ihr einen. Lass uns gehen. Sieht der Dschungel sieht der sehr dick aus. Also, wir haben uns zwar von der Pyramidspitze gesehen. Ja, aber nicht haarig genug für Fimla. True. Dass es eine 2-3 Stunden Reise wird. Ja. Aber sieht der Dschungel so krass aus, dass er diese Zeit durchaus potenzieren könnte. Du bist kein Dschungelexperte. So, ihr wisst, dass ihr einfach sehr schleppend vorangekommen seid in den letzten Tagen. Es ist eine Strecke, die ihr normalerweise bestimmt an einem Tag gemacht hättet, wenn der Dschungel und der Fluss und der Sumpf und noch mehr Dschungel und noch ein bisschen mehr Sumpf und noch ein Fluss euch nicht in den Weg gekommen wären. Ihr wisst nicht so wirklich, was euch erwarten wird. Ihr wisst nur, es ist einfach sehr unwegsames Gelände. Wollen wir fliegen? Muss nicht. Guck mir gerne den Wald an. Okay. Wir können gerne fliegen. Obwohl es wahrscheinlich am besten ist, dass wir zusammenbleiben. Wenn ihr etwas seht, dann könnt ihr euch. Ja, ich glaube, von oben durch das Dickicht können wir auch nicht viel sehen. Wir bleiben zusammen. Und wenn könnt ihr oberhalb des Dickichts fliegen? Oberhalb des Dickichts? Dort, wo ihr Dinge seht. Aber sie können ja nicht sehen, wenn das Dickicht so dicht ist, dass sie nicht sehen können. Aber sie können sich ja aus dem Dickicht herausbegeben. Aber dann sehen sie doch auch nur das Dickicht. Und nicht das, was vor uns liegt. Und so komplizierte Gespräche am Morgen. Ich spaziere einfach los. Ah. Schnapp mir irgendwo so einen langen Stock. dem Moment, wo du ihn das erste Mal auf den Boden landen machst, wumm, und ein Strix landet auf deinem Stock. Verzeih mir, Meister. Ich habe gestern zu tief in die Unendlichkeit geblickt und konnte die Gefahr nicht erkennen, die vor meinen eigenen zwei Augen stattgefunden hat. Das ist die Gefahr jener, die hinter den zarten Schleier der Realität sehen können und die Wahrheit von dem erkennen, was dort hinterliegt. Fragt mich nicht nach dem, was ich erblickte. Seid lieber froh, dass ich euch nicht davon berichte. Ah! Und take wieder off und... Warum habe ich dich überhaupt mit? Fliegt wieder. Warum existierst du überhaupt? Fliegt wieder in die Himmel. In die Himmel. Bleib bei Karl und erzähl ihm deine Geschichten. Ich werde Worte des Ermutigens finden. Und er wird als ein veränderter Mann aus unserem Gespräch herausgehen. Das will ich hoffen. Wenn er morgen nicht fit auf der Matte steht, dann 2 Tage keine Marder mehr für dich. Welch eine Strafe. Ihr seid ein schrecklicher Geistmeister. Mama? Ich warte die ganze Zeit noch, dass so ein explosives Ah kommt. War das jetzt noch eine Long Rest? Ja, oder? Das war eine Long Rest. Also, gut. Andere Frage. Ja, boy. Die 3 Wirbelsäulen, die ich eingesammelt habe, ja. Kann ich die zu Pfeilen? Das müsstest du innerhalb einer Short Rest machen. Das ist okay. So ein Pfeil per Short Rest. Mit den richtigen Werkzeugen. Gut. Für die du eine Requisitionsbescheinigung bräuchtest. Oder ein Baden der Prestidigitation. Auch das macht keinen Sinn. Nein. Gut, ich nehme trotzdem den Bogen mit. Mhm. Attunement dauert wie lange? Eine halbe Stunde. Okay, dann würde ich den morgen noch dazu nutzen, mich an den Bogen zu attunen. Mhm. Und warte, ich habe den Herausforderer, den Bogen, die Kette. Ja. Das war's. Mhm. Nimm den Bogen mit. Mhm. Packe 5 Pfeile ein, die ich habe. Fimler hat einen sehr großen, sogar noch einen Ticken größer als er selber, geschwungenen, anscheinend irgendwie aus 2 miteinander verschmolzenen Wirbelsäulen geformten Bogen auf dem Rücken und trägt an seiner Seite eine lederne Tasche, in die große, armdicke Pfeile eingearbeitet sind, die anscheinend auch aus einem Knochen geschnitzt wurden. Jesus Christ. Was für ein Brett. Ja. Gut. Gehen wir auf die Jagd. Mhm. Vielleicht. Falls sich irgendwas zeigt, dass man jagen kann. Uiuiui. Auf! Ja. Okay. Was peilt ihr an? Peilt ihr die Ebene an oder das Schiffswrack? Erstmal das Schiffswrack. Bewegt euch einfach am Flusslauf nach Norden. Am Flusslauf, beziehungsweise diesen Kanal, der einmal, wie gesagt, die Insel durchfährt. Findet ihr relativ schnell, ihr müsst einfach nur euch umdrehen und in die Richtung gehen, aus der ihr gekommen seid. Geht einmal hoch. Der Lauf selber hat so einen kleinen Sandstrand an beiden Seiten. Das Wasser sieht unfassbar klar, unfassbar schön aus. Und ja, so seichte Wellen wiegen sich dadurch. Es ist ein bisschen unruhig, dadurch, dass es mit dem Meer zusammenhängt. Ansonsten feinster weißer Strand an beiden Seiten. Der Dschungel geht nicht ganz an die Wassergrenze heran, hält sozusagen respektvollen Abstand und ihr könnt basically am Flusslauf entlanglaufen, nachdem ihr so eine gute halbe Stunde durch den Dschungel gegangen seid und werdet erstmal unbehelligt von irgendwelcher Vegetation vorankommen. Möchte jemand von euch auf dem Weg irgendwas machen? Fallen mir die zerschossenen Sphinxe bei der Pyramide auf? Ja. Gott. Die haben uns nicht nur angegriffen, sondern auch diese Sphinxe zerstört. Ja, ich gehe hin und guck mir die abgefetzten Körper, also da, wo der Kopf war. Ja, es sieht aus, als hätten sie das, wenn die Köpfe weg explodiert, weggeschossen worden sein. Und mit makelloser Präzision. Ja, es muss ein Meisterschütze gewesen sein. Vielleicht frönen sie irgendeiner Gottheit, die mit Köpfen nichts anfangen kann. Oder waren das diese Löwenstatuen? Oder? Ja. Hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass sie es auf unsere Köpfe abgesehen hatten? Ja, sie wollten Kalim braten. Vielleicht ist der Kopf eine Delikatesse für sie. Warum kriegst du denn eigentlich Löwenköpfe dort gegessen? Ja, oder die Gottheit mag keine Löwen. Oder sie ist eine oder der Gott oder die Gottheit ist ein Löwe, eine Löwin. Und möchte mehrere Vögel. Der krasseste Löwe so ein bisschen, aber du kannst ihn nicht genau identifizieren. Wir sollten das im Auge behalten. Vielleicht ersetzen sie die Köpfe auch durch dieses. Weiß ich, dass es Obsidian ist? Oder durch einfach durch diesen. Ich würde schon sagen, ja, doch. Vielleicht das waren Obsidian-Köpfe? Nein. Nein. Aber vielleicht ersetzen sie die Stein, ja, also die Köpfe durch ihren Obsidian. Obsidian-Stein-Kopf selber. Apropos. Im Gehen, so immer mal wieder landet einer im Wasser. Ja, ihr nähert euch jetzt. Wie groß sind die? Die Splitter? Ja. So. Ich steck die mit ein. Okay. Weil wenn sie schon abgewaschen sind. Nee, die fallen ja ins Wasser, dann werden sie gewaschen. Dann du möchtest ans Wasser gehen? Jetzt nicht mehr! Nee, also halt nur die Obsidian-Splitter einsammeln. Okay, als du in Richtung des Wassers gehst. Ich möchte ein bisschen aufpassen. Siehst du praktisch schon, wie so der erste lange, geschuppte Rücken hochgeht. Okay. Und jetzt so erwartungsvoll und fast schon herausfordernd das schwebt. Es scheint ein sehr großes Krokodil zu sein. Es taucht nur kurz auf und scheint dich allerdings nicht genau zu sehen. In dem Moment, wo du stehen bleibst, bewegt es sich auch nicht mehr. Scheint den Kopf schief zu legen und erst als du dich wieder langsam rückwärts bewegst, scheint es wieder dich zu fokussieren und wieder in den Fluten zu verschwinden. Siehst auch, dass es keine Augen hat. Wisst ihr noch die Krokodile, die wir im Tempel des Siechpaters getroffen haben? Nein. Ja. Hier gibt es anscheinend Krokodile, die keine Augen haben und noch gefährlicher sind. Also, um es kurz zu beschreiben, es hat mich quasi angeguckt, ohne Augen, wusste, wo ich bin. Also hat es dich nicht in dem Moment, wo ich mich bewegt habe? Geguckt. Dann geh einfach nicht ins Wasser. Nein, das nicht, aber es ist... Ja, geht nicht ins Wasser. Das wollte ich euch auch sagen. Ich bin mir zuvor gekommen, aber das war das, was ich sagen wollte. Ja, warte, hier ist noch ein Splitter. Zum Seemannskörper, nein! Ja, du sammelst so zwei, drei Obsidian-Splitter ein. Nice. Ich möchte uns nicht unnötigerweise in einen Kampf verwickeln lassen. Von daher, zum Schiff. Sie. Auf, zum Atem. Atem? So. Auf, zum Atem. So wandert ihr weiter, bis ihr irgendwann... Irgendwann diese große, es ist tatsächlich ein größeres Schiff, als ihr dachtet. Der Flusslauf wird auch weitaus breiter, als ihr weiter Richtung Norden kommt und das Ganze wieder ins Meer mündet in absehbarer Zeit. So eine halbe Galeone ragt noch aus diesem Wasserlauf heraus. Der vordere, es scheint der Bug zu sein, der aus dem Ganzen hervorguckt, vorne mit dieser Spitze. Zwei Maste scheint es eins gehabt zu haben. Einer ist zur Seite abgeknickt und wer weiß schon, wo gelandet. Der andere steht immer noch. Jegliches Metall daran sieht verrostet aus. Ihr könnt schon aus der Ferne sehen, dass das Holz moderig ist, aber immer noch so eine gewisse strukturelle Integrität an sich hat. Trägt es einen Namen? Ja. Okay. Bitte. Was denn? Ich wollte auch fragen, ob es irgendwelche Merkmale hat, die darauf schließen lassen, dass wem es gehört hat. Oder okay. Unter welcher Flagge. Gib mal einen History-Check, bitte. Aber sehr gerne. Und gib mir einen Perception-Check. Das ist eine 14. Was ist denn heute los? Ich hätte sonst Perception. 21. Okay. Du bemerkst, es trägt keinen Namen, also du erkennst nichts, woran du den feststellen könntest. Was dir allerdings auffällt, ist, das Schiff ist sehr bauchig und scheint eher so ein bisschen auf Masse ausgelegt zu sein. Was du so in den letzten Tagen gesehen hast, die Schiffe der Dieglande sind eher auf Manövrierfähigkeit und Schnelligkeit und die Schiffe des Heiligen Reiches sind eher auf Masse, um möglichst viele Soldaten halten zu können, möglichst viel auch defensiv abzukönnen. Und du nimmst eher an, dass es eine Galeone des Heiligen Reiches mal war. Aber es gibt keine Flagge oder dergleichen. Okay. Also Fimla, du schätzt auch, dass es vielleicht schon seit mehr als 100 Jahren vielleicht da liegt. Wie lange gibt es das Heilige Reich schon, weiß ich das? Das Heilige Reich ist nicht lange Zeit so nach dem Zerfall des Thessalischen Imperiums entstanden. Also das Heilige Reich gibt es seit ungefähr, sagen wir, 500 Jahren. Allerdings wurde erst vor 300 Jahren wurde das Archipel kolonisiert. Mhm. Wie sieht es aus? Wollen wir tauchen? Oder? Ich wollte gerade sagen, liegt das Schiff komplett im Wasser? Nein, wie gesagt, der Bug taucht daraus hervor. Aber wir müssen so das Wasser betreten, um heranzukommen. Um heranzukommen, ja, es liegt mitten im Wasser. Ja. Wie wäre es, wenn ihr euch in ein Krokodil verwandelt? Oder in einen Vogel? Kann sein, lass uns doch einfach drauf. Ein Vogel. In diesen komischen hier. Der tauchen kann. Der kann fliegen. Welche also Vögel habt ihr denn gesehen, die tauchen können? Der Bug taucht aus dem Wasser. Also ein Schiff Vogel ist quasi, kann fliegen und uns darüber ist submerged, absetzen. Oder wie? Ja. Ah, okay. Ja, blöd. Ich würde mal ins Wasser herantreten. Sehe ich einen großen geschoppten Panzer sich irgendwo bewegen, einen Schatten? Gib mir einen Perception-Check. Du siehst sich tatsächlich im Wasser etwas bewegen. Und du siehst sich etwas im Wasser nähern. Und dann springe ich weg. Was ist dein AC? 17. Okay, dann siehst du vor allem auch eine Harpune, die dir entgegengesprungen kommt, sich in deine Schulter bohrt, du dich einmal noch umdrehen kannst und findend ins Wasser gezogen wird. Boah, haben wir irgendeine Chance zu reagieren? Kann ich eine Reaction benutzen? Ja, ihr könntet Initiative würfeln oder ich könnte diese Session an dieser Stelle beenden. Was ich tun werde... Oh Mann. Nein. Mit oder ohne Initiative? Ohne Initiative. Aber ich wollte doch jetzt tauchen gehen. Hast du was, worauf du dich nächste Woche freuen kannst? Muss ich noch jemanden hier reintun? Ja, als, wie gesagt, Fimler... Ja, habe ich selber schon dran gedacht. Fimler, du greifst zum Schwert. Nika, du guckst auch. Random, du guckst. Als, wie gesagt, Finnen noch ein letztes... Ausrufen kann ich, kann ich das A, kräftigen Ruck. Kann ich das A nicht für einen Zauber benutzen? Nein, mit einem kräftigen Ruck unter Wasser gezogen wird. Nice try. Und jetzt nur noch ein wenig Blut oben schwimmt. Und du nach unten gezogen wirst, dich unterhalb des Flusses befindest. Drei kräftige, männliche Gestalten siehst. Das Gebiss haiartig, die Augen schlitzförmig. Mit großen Kiemenklappen am Hals. Der Unterleib eines Fisches. Drei von ihnen tragen große Dreizacke. Und du siehst auch, wie jetzt unter dem Schiffsbauch große, stielerne Augen hervorkommen. Das Wasser beginnt zu beben und die ganze Galeone angehoben wird. Zwei massige Scheren unter dem Schiffsbauch hervorkommen. Und ihr seht, dass offenbar ein gigantischer Einsiedlerkrebs diese halbe Galeone auf seinem Panzer trägt. Und so ein bisschen jeden von euch anguckt, bevor so blubbernder Schaum rausprallt. Und mal gucken, was nächste Runde so passiert. Geil. Willkommen im Archipel! Wo Dinge passieren. Geil. Verdammte Kacke. I like. So, wir haben jetzt noch Dinge zu verlosen. Und es gibt einen FF. Wir machen erstmal das FF. Das FF ist relativ kurz, denn wir haben ein Abo für den zweiten Monat von Mayumo Cosplay. Und Sun hat geschrieben, ich habe es nicht vergessen, ganz kurze, förmliche, höfliche Entschuldigung bei Keytaker und Mitzmann Virus für die fälschliche Annahme of your gender. Please don't judge, please don't sue. Did you just assume their gender? Ich bin vom User ausgegangen. Ja, klar. That's why I said male. Also, stuff. Nee, die Erklärung, die ich dafür gelesen habe, until proven, ist jeder im Internet halt ein Mann. Ja. Das ist halt irgendwie so. Auch ich. Auch Momo ist im Internet ein Mann. Ja, okay. Was hast du nochmal gerade vorgelesen? Sorry. Mayumo Cosplay hat, da sage ich jetzt sie, weil ich bei Cosplay davon ausgehe, dass es seine Frau ist, was es auch quasi wieder wrong ist. Bitte Elaboration in Chat, hat zum zweiten Monat Subscribe. Thanks for that. Vielen Dank und sorry. eventuell sorry, yes. Sven, hast du schon Insight für uns? Nope. Okay. Gut, wir losen jetzt. Was hast du da für eine Nivea-Dose auf einmal? Zweimal. Nein, ich schüttel das, du ziehst. Ich hab's schon die ganze Zeit. Das eine Mal gilt nämlich bekanntlich dem Würfelsack. Genau, der Würfelsack wird heute verlost. Und wer sich erinnert, wir haben es am Staffelfinale groß angekündigt und nicht vergessen, glücklicherweise. Denn für die besonders, ich will nicht sagen habgierigen unter euch, gibt es noch... Wow, Gaston! Ja, ich weiß nicht, was das Wort ist! Zu schämen! Was ist denn das los? Das macht dich nicht so ein... Ja, habgierigen Pisser! Das Ding ist, ob ihr Männlein seid oder Weiblein, ist uns doch scheißegal! Das Ding, ob ich jetzt... Also, ich hätte auch Wispy, aber dann ist auch wieder Gier drin. Nein, also, es gibt noch... Begeistert? Ja! Das habe ich gesucht. Vielleicht? Das habe ich irgendwas gesucht. Irgendwas positiv konnotiertes? Wir haben heute alle schon unsere deutsche Hallo, ihr Nazi-Schweine! Wer will freien Schitter? Was ist denn los? Hallo, wir haben heute alle schon unsere Deutsch-Fails gehabt, ich ja? Nicht. Ach so, was ist denn nochmal? Was hat so ein Baum? Was kommt da raus? So ein Holz, das da rausragt. Ich entschuldige mich für den Podcast. Für die anderen, also für euch alle Begeisterten, gibt es nämlich noch aus Season 1 den Jinoru-Sheet. Ja. Und meine Original-Kritzeleien da drauf. Genau, den Jinoru-Sheet samt der Order. Wie heißt das hier? Battle-Counter. Nein, ich hab's gemacht. Der Initiative-Counter. Also alles, was Leon quasi für den Final Fight benutzt hat, gibt es hier heute zu gewinnen beim Explorers Pack. Und wir beginnen mit dem anderen, oder? Ja, der Sack kommt zuerst. Hier, also dieser Sack, Beutel, meine Damen und Herren. Ich dachte, der Sack ist vielleicht eher so Trostpreis. Achtung, ich hätte gerne einen Trommelwirbel. Der Sack geht an. Oh, Dark Mantle. Wow. To subscribe. Alter Schwede. Subscribe direkt an. It's your lucky day. Season 2 beginnt ganz stark. Jetzt hören wir uns bestimmt richtig krass. Jetzt müssen wir uns richtig kranke Sachen anhören. Jetzt kommt... Den, der es eben war? Welcher war das? Dark Mantle. Du kriegst leider keine Chance auf unser... Ja. Aber das heißt aber auch, dass wir original... Also es kann uns keiner vorwerfen, dass wir nicht Chancengleichheit haben. Ja, oder man wirft uns vor, dass das Ding irgendwie größer war, weil es letzter hinzugefügt wurde. Ach, und dass meine Hände eher nach großen Dingen greifen. Jesus Christ. Wow. Ja, wir können auch hier wegen Gewinner. Ein weiterer Trommelwirbel. Jetzt killt uns die GEMA. Ein weiterer Trommelwirbel. Guck hier nicht rein. Guck die ganze Zeit auf diesen kleinen Mini-Mülleimer. Okay. Dark Mantis. Cargo. Gotha Cam. Brian, magst du bitte einmal? Kagotha Cam. Okay, ich versuch's ja auch einmal. Ich dachte, es wäre irgendwas mit Gotham vielleicht. Ich denke, auch ganz viele Zahlen daneben. Entweder ist es Cargoth Arkham. Möglicherweise. Arkham. Also so oder so, Cargoth Arkham, Cargotha Cam, bitte auch elaborieren, wie man dich am besten ausspricht. Ja. Du bekommst von uns den Jinoru-Sheet mit Originalkritzeleien von Leon. Sogar von ein bisschen Weiß mit drauf, wahrscheinlich. So, es sind immer, ein bisschen Wein, sind immer sehr, sehr intensive Battles, diese Boss-Battles. Ich habe sogar einmal drauf gespuckt. Und bestimmt. Dark Mantis hat grandios Season 2 für sich angefangen und gewinnt dieses wunderschöne Beutelchen. Schreibt uns bitte an. Als PM? Als PM auf Facebook. Facebook, Instagram oder Twitter? Oder Twitter. Oder Twitch. Oder Twitch, oder da kann man Nachrichten schicken. Ja, ich glaube, ja. Ja, dann machst du auch privat einen Welcome Brief. Welcome to the Internet. Genau, faxt uns an und... Wie heißt das? Morst. Uns an, lichtzeichend uns an. Mir hat heute jemand einen WhatsApp-Kontakt von mir geschrieben. Ja, liebe Freunde, ich bin leider nicht mehr auf WhatsApp, aber ihr könnt mich trotzdem über SMS und Telegram erreichen. Und ich dachte halt literally, so, was geht? Ist das jetzt wieder in oder so? Schickt man sich jetzt wieder Telegram? Wow. Ich hätte das richtig stilvoll gefunden. Wowie. Und dann habe ich nachgedacht und dann war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. No. Ja, Fun Facts aus meinem Leben. Ich lebe ein aufregendes Leben. Offensichtlich. Fine. Ja, schreibt uns bitte eure Adresse, eure Blutgruppe, eure Kontonummer, den Namen eures ersten Ungeborenen. Sämtliche Passwörter und Expiration Dates von Kreditkarten und dann kriegt ihr so einen Sack und ein paar Zettel. Das ist ein fairer Deal, würde ich sagen. Nächste Woche werden wir wieder in dieser Konstellation weitermachen. Ich bin dann das letzte Mal da, weil ich sterbe offensichtlich in der zweiten Runde jetzt endlich final. Genau. Ja, wir hoffen, euch hat dieser kleine Ausflug ins Archipel gefallen. Mal gucken, wie es weitergehen wird. Mal gucken, ob wir uns noch ein bisschen mehr Zeit hier verbringen werden. Und in der Woche nach der nächsten Woche werden wir an einem bisher undisclosed Ort mit der anderen Gruppe weitermachen. Mit all jenen, die ihr jetzt nicht an diesen Tischen seht. Inklusive meinem wundervollen Partner in Crime, Uni-Husband und einem meiner allerbesten Freunde auf der ganzen Welt. Ihr kennt ihn als Jura-Julian und ihr kennt ihn als Wilhelm. Also könnt ihr euch auf weitere Guest-Star-Action freuen und ihr könnt euch auf nächste Woche freuen, wenn es heißt Stay Packing, Keep Exploring. Herzlich willkommen in Staffel 2! Staffel 2, Baby!